Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. In dieser Episode geht es um Schifffahrt, genauer gesagt um Militärschifffahrt, noch genauer gesagt um unseren Besuch auf der Fregatte Hamburg Ende Juni 2010. Nora und ich hatten die Gelegenheit, einen knappen Tag auf der Fregatte Hamburg in Wilhelmshaven zu verbringen. Die lag am Morgen noch in einer Schleuse, am Abend dann im Marinearsenal. Mit anderen Worten, wir sind bei der Verlegefahrt mitgefahren. Da haben uns zwei Schlepper bugsiert. Da erzählen wir nachher noch ein bisschen drüber. In dieser Episode soll es um das System Fregatte als solches gehen. Man macht sich keine so richtige Vorstellung, was für ein komplexes System so ein Schiff darstellt. Offensichtlich gibt es einen Antrieb. Es gibt auch logischerweise Sensoren und Bewaffnung bei einer Fregatte offensichtlich. Aber es gibt auch Feuerlöschanlagen, Stromversorgung, Kühlung, Müllentsorgung, alle möglichen Aspekte, an die man erstmal so nicht denkt und die durchaus koordiniert ineinandergreifen müssen, damit das Schiff funktioniert. Das wollen wir euch in dieser Episode etwas näher bringen. Wie gesagt, wir haben fast den ganzen Tag auf der Fregatte verbracht. Da hat uns der Presseoffizier Wolfgang Eckmüller begleitet, war hervorragend. Der hat uns sehr viel erzählt, hat uns den verschiedenen Fachexperten vorgestellt, die wir auch dann interviewt haben. Bei dem möchten wir uns natürlich ganz furchtbar herzlich bedanken. Dazu am Ende der Episode mehr. Jetzt wollen wir uns erstmal einen Überblick anhören über die Fregatte. Ein paar Grunddaten, was sind Fregatten, wie groß, wie lang, wie schnell, Aufgaben und so weiter. Und dazu haben wir uns morgens mit Wolfgang Eckmüller unterhalten. Guten Tag, mein Name ist Wolfgang Eckmüller. Ich bin erster Luftverteidigungsoffizier an Bord der Fregatte Hamburg. Ja, meine Aufgaben hier sind in erster Linie, wie mein Titel schon sagt, Luftverteidigung. Das heißt, ich bin dafür da, die Waffen des Schiffes gegen Flugziele einzusetzen. Und nebenberuflich Presseoffizier und daher jetzt unser erster Gesprächspartner. Genau. Wunderbar, dann beginnen wir doch damit, dass wir eine so kurze Historie dieses Schiffs diskutieren. Wann wurde es gebaut, welche Klasse, wie viele Schiffe in der Klasse gibt es? Die Fregatte Hamburg gehört zur Sachsen-Klasse. Das Typschiff ist die Sachsen. Die Hamburg wurde gebaut, Baubeginn war ca. 2002 und wurde dann am 19. Dezember 2004 in Dienst gestellt, ist danach in der Erprobungsphase gegangen und wurde dann entsprechend der Marine übergeben. Und ist seit mehreren Jahren jetzt im Dienst der Marine. Und es gibt, glaube ich, noch zwei weitere Schiffe, die Sachsen selber und... Genau, und dann haben wir noch die Fregatte Hessen, genau. Die ist der Hamburg gefolgt und ist entsprechend später in Dienst gestellt worden. Okay. Was ist die Aufgabe oder was sind Fregatten, wie unterscheiden die sich von anderen Schiffskategorien? Es gibt ja zumindest mal noch Zerstörer und auch viel mehr fallen mir jetzt auch gleich gar nicht ein. Wie grenzt man das ab? Fregatten, der Begriff ist historisch gewachsen. Er wurde Mitte des 17. Jahrhunderts zum ersten Mal verwendet. Was unterscheidet jetzt eine Fregatte zum Beispiel vom Zerstörer? Und die Antwort darauf ist eigentlich sehr wenig. Ein Zerstörer hatte früher spezifische Aufgaben. Zerstörer waren eher dazu geeignet, andere Schiffe zu schützen, sind sehr viel mit Schlachtschiffen gefahren. Dann später wurden Zerstörer hauptsächlich optimiert zur Luftabwehr eingesetzt, Fregatten eher zur U-Boot-Jagd. Aber der Begriff hat sich etwas verschoben, ist etwas schwammig geworden. Zerstörer waren früher etwas größer als Fregatten, aber heute ist es eigentlich nur eine reine Namensgebung. Mhm. Es gibt keinen wirklichen Unterschied mehr zwischen Fregatten und Zerstörern. Die Klasse überhalb der Fregatten sind die Kreuzer. Die deutsche Marine besitzt keine Kreuzer. Kreuzer werden heute im großen Stile auch nicht mehr gebaut. Und man muss sagen, was früher auch ein Kreuzer war, wird heute oftmals als Zerstörer bezeichnet. Ja. Zu nennen sind hier vor allem Ali Burke-Zerstörer der US-Marine oder noch einige Kreuzer der russischen Marine. Aber dieser Schiffstyp hat in dem Sinne eigentlich auch schon ausgedient. Und die Flaggschiffe sozusagen, die richtig großen sind, ja, dann halt oft die Flugzeugträger, die dann mit dem ganzen Kampfverband in der Gegend rumfahren, wo dann drei Zerstörer und fünf Fregatten dabei sind und so weiter. Der Begriff Flaggschiff ist eigentlich auch historisch entstanden. Das ist das Führungsschiff eines Verbandes. Darauf sitzt der Flaggoffizier, das heißt ein Admiral, und deswegen Flaggschiff. Die ganzen Flotten haben in dem Sinne keine Flaggschiffe mehr. Früher war es ja so, dass ein Schiff ausgewählt wurde, was besonders groß war, besonders prestigeträchtig und das wurde zum Flaggschiff erkoren. Das gibt es heutzutage nicht mehr. Okay. Es gibt Führungsschiffe und die sind eher dazu geeignet, aufgrund ihrer Kommunikationsausstattung und aufgrund ihrer Führungsmittel und Aufnahmekapazitäten einen Stab aufzunehmen, Und das ist dann das Führungsschiff, dementsprechend auch das Flaggschiff. Okay, alles klar. Was sind denn dann so die Aufgaben jetzt nicht von Fregatten allgemein, sondern von dieser hier, beziehungsweise der Sachsenklasse? Die Sachsenklasse wurde in erster Linie dazu gebaut, Luftverteidigung zu betreiben, und ein maritimen Verband gegen eine Bedrohung aus der Luft zu schützen. In Zweitfunktion können wir aber auch sehr gut Luftwaffenverbände an Land unterstützen, beziehungsweise auch Luftabwehrverbände an Land unterstützen und auch Flieger führen. Das heißt, so eine klassische Luftwaffenaufgaben werden hier durch dieses Schiff auch übernommen, ohne jedoch die Kapazität zu haben, wie es eine Luftwaffenführungseinheit an Land hätte. Das erklärt vielleicht auch, was ja viele auch nicht wissen, ist, dass die Bundesmarine... Wir sind hier wirklich an Bord, wie man gerade gehört hat. Dass die Marine ja auch eigene Flugzeuge hat, Tornados zum Beispiel. Die können ja nicht alle der Luftwaffe. Das heißt, da gibt es ja schon auch so einen Zusammenhang dann ganz offensichtlich. Das war so. Wir haben unsere Tornados abgegeben vor ein paar Jahren an die Luftwaffe. Oh. Und die Luftfahrzeuge, die Marine derzeit besitzt, sind in erster Linie Hubschrauber, Sea Lynx und Sea King, sowie Sephiana-Aufklärer, Orion. Die sind relativ neu, die wurden angekauft von der niederländischen Marine. Ah. Und dann haben wir noch einige kleinere Einheiten, die sogenannten DO 228. Okay, bin ich ganz offensichtlich nicht auf dem Laufenden. Wusste ja auch nicht, dass die Pregoe Atlantik endlich weg sind und jetzt P3s gibt, okay? Die letzte geht übermorgen. Okay, ganz kurz vielleicht zur Besatzung. Wie viel Mann sind hier, oder wie viel Frau, Mann, Person sind hier an Bord? Die maximale Besatzungsstärke beträgt 253. Permanent an Bord sind ca. 200 Soldaten. Die Differenz kommt einfach dadurch zustande, dass wir im Normalfall noch eine Helikopterkomponente aufnehmen mit ca. 20 bis 30 Soldaten und weitere Zusatzkomponenten, abhängig des Einsatzes. Sowie wir haben auch die Fähigkeit, einen Stab aufzunehmen, natürlich auch mit entsprechender Kopfzahl hier an Bord kommt. Stab sind Entscheidungsträger der Marine, also Generäle und Ähnliches. Die heißen, glaube ich, anders bei der Marine. Aber die Generäle heißen bei der Marine Admiräle. Genau. Es ist aber nicht so sehr die Entscheidungsträger, es ist einfach eine Führungsfunktion. Okay. Wenn das Schiff einen Verband, einen Einsatz führen soll, beziehungsweise Deutschland sich bereit erklärt, zum Beispiel die Führung für Atalanta zu übernehmen, braucht es einfach eine gewisse Anzahl von Menschen, die das verwalten und auch führen können. Und das ist der sogenannte Stab. Stab, okay. Wo wird das Schiff derzeit konkret eingesetzt? Ich denke mir, die Luftverteidigung von Deutschland ist gerade nicht die aktuelle Aufgabe. Das ist durchaus eine Aufgabe. Die Luftverteidigung Deutschlands ist eine sogenannte Dauereinsatzaufgabe. Die liegt in erster Linie bei der Luftwaffe. Wir können aber dazu unseren Anteil liefern. Wofür wird das Schiff eingesetzt? Das Schiff wird eigentlich in allen Bereichen eingesetzt, in denen sich Deutschland maritim beteiligt. Wir sitzen auf einer Mehrzweckfregatte und wir können alles. Außer Hochdeutsch. Außer Hochdeutsch, ja. Das liegt aber eher an meiner Person. Das heißt, wir können in Hochintensitätseinsätzen eingesetzt werden und natürlich sind wir downgrade-fähig. Das heißt, wenn wir einen Einsatz fahren, wie zum Beispiel Atalanta, können wir das natürlich auch abbilden. Und der Einsatz ist was? Im Golf, oder? Der ist in erster Linie im Golf von Aden, sowie an der Küste Somalias entlang. Okay. Und wir sind ja jetzt gerade an Bord des Schiffs in Wilhelmshaven. Ist es üblich, dass das Schiff hier quasi in Anführungszeichen rumsteht und auf einen Einsatzbefehl wartet, oder ist das Schiff mehr oder weniger dauerhaft unterwegs? Es gibt einen gewissen Lebenszyklus der Schiffe. Das heißt, man fängt erstmal damit an, dass man in der Werft ist. Da wird das Schiff wieder instand gesetzt, wird vorbereitet, wird aufgebaut, Wartungsarbeiten durchgeführt werden und danach geht man in eine Einsatzaufbauphase. Das heißt, es wird Ausbildung betrieben, man hat Seefahrten, man geht dann abschließend nach England zum sogenannten GOS, das ist German Operational Sea Training, und wird dort auf einen Einsatz konkret vorbereitet. Wenn dieser Ausbildungsabschnitt abgeschlossen ist, steht das Schiff in erster Linie zur Verfügung. Ob es dann konkret in den Einsatz geht, ist erstmal abhängig von Anzahl der Einsätze, vom Mandat, das wir entsprechend haben werden, und die Schiffe werden dann entsprechend ihrer Einsatzreife, sag ich mal, den Einsätzen zugeteilt. Das heißt, man geht turnusmäßig in Einsatz, fährt ein bis zwei Einsätze und danach beginnt der Zyklus wieder von vorne. Wie lange dauert so ein Einsatz ganz grob, typischerweise? Typischerweise sind wir ein halbes Jahr im Einsatz. Okay. Vielleicht nochmal kurz zu der Aufgabe der Hubschrauber hier an Bord, beziehungsweise zwei können an Bord sein, die Sea Lynx. Welche Aufgaben hat der? Stell mir jetzt vor, dass der für die Luftverteidigung nicht besonders geeignet ist. Ja, so ein Lynx ist für die Luftverteidigung nicht nur nicht besonders geeignet, sondern überhaupt nicht geeignet. In erster Linie werden die Hubschrauber dazu benutzt, Überwasseraufklärung zu betreiben. Wir sind, wie jedes Schiff, auch an die Erdkrümmung gebunden. Das heißt, unsere Radaranlagen sehen bis zum Horizont und nicht darüber hinaus. Natürlich, man kann durch gewisse technische Effekte das ganz leicht ausdehnen, aber nur bis zu einem bestimmten Maß. Darüber hinaus ist man unter einer bestimmten Höhe blind. Ja. Und diese Entfernung, wie weit man gucken kann, kann der Hubschrauber natürlich wahnsinnig erweitern. Ja. Wir schicken ihn irgendwo hin, er klärt auf, gibt uns das über Funk durch. In dieser Rolle wird er zum Beispiel auch sehr viel in den laufenden Einsätzen eingesetzt, weil es darum geht, Überwasserkontakte aufzuklären. Seine zweite Aufgabe ist hier an Bord die U-Jagd. Das heißt, U-Boote zu finden und diese gegebenenfalls zu bekämpfen. Ja. Dazu kann er in zwei verschiedenen Rollen ausgerüstet werden. Er kann ein sogenanntes Dipping-Sonar tragen. Das ist ein Sonar, das am langen Kabel hängt und das dann zu Wasser gelassen wird. Damit sucht er nach U-Booten. Und in einer zweiten Rolle bekommt er zwei Torpedos, ich drück's mal ein bisschen Lachs aus, untergeschnallt. Ja. Und die kann er dann entsprechend gegen das U-Boot einsetzen. Ja. Kurze Detailfrage. Wenn der Hubschrauber mit dem Sonar quasi Daten sammelt, werden die direkt im Hubschrauber ausgewertet und per Funk übertragen, also Stimme? Oder gibt es da eine Datenverbindung zwischen den beiden? Es ist derzeit noch so, dass die im Hubschrauber ausgewertet werden und die dann per Voice übertragen werden. Okay. Gut. Vielleicht nochmal zwei, drei Randbedingungen des Schiffs. Wie groß, wie breit, wie tief, wie schwer? Die Hamburg ist 143 Meter lang. Gewicht ist immer so eine Frage. Beim Schiff, da gibt es verschiedenste Maße, wie man das bewertet. Wir rechnen bei Kriegsschiffen absoluten Gewicht und die Hamburg ist ca. 6000 Tonnen schwer, wenn alles beladen ist, voll ausgerüstet und ansonsten bewegt man sich so im Bereich 5.000 bis 6.000 Tonnen. Mhm. Kann man sagen, breit ist sie etwas mehr als 17 Meter, Tiefgang 6,50 Meter, sind so die groben Randdaten. Und wie schnell kann das Schiff fahren? Wir können 29 Knoten fahren, das entspricht ca. 55 km/h so. Okay. Und über Antrieb und so warten wir uns später dann noch konkret mit dem, wie nennen wir das, Maschinist? Heißt man das so? Das wird nicht mehr so genannt. Diese Fragen wird dann später der Elektrotechnik-Offizier beantworten, der zum schiffstechnischen Abschnitt gehört und der das dann entsprechend auch kann. Die Besatzung hier, haben wir schon gesagt, 200 Ungrad je nach Aufgabe. Ist die ständig an Bord? Wird die rotiert? Gibt es da zwei Besatzungen? Hat die eine ein halbes Jahr Urlaub, die andere fährt in Einsatz? Wie muss ich das vorstellen? Wir haben eine feste Besatzung hier an Bord. Die Stehzeit hier an Bord ist abhängig einmal vom Dienstgrad und von den Aufgaben, die man hat. Ein Wehrpflichtiger wird natürlich nur seine Wehrpflicht hier an Bord ableisten, solange nicht verlängert. Und wenn die Leute entsprechend auslaufen, kommt Ersatz dafür an Bord. Das heißt, wir haben eine ständige Rotation in der Besatzung. Mhm. Und aber Leute wie der Kapitän, die wohnen hier quasi. Also die sind dann außer dem Jahresurlaub, weiß ich nicht, gibt es wahrscheinlich bei der Bundeswehr auch, sind die quasi ständig an Bord, mehr oder weniger? Ständig nicht. Also der wohnt hier in der Gegend auch und ist, wenn wir in Wilhelmshaven sind, zu den normalen Dienstzeiten an Bord. Mhm. Und außerhalb hat er natürlich auch Freizeit. Klar. Und ist dann zu Hause. Und er bleibt in der Regel für 2 Jahre, sag ich mal. Mhm. Das ist eine typische Stehzeit eines Kommandanten. Mhm. Und, Kommandant, nicht Kapitän. Genau. Und wenn das Schiff bewegt wird, egal in welcher Form, ist der auch an Bord? Genau. Okay. Also wenn das Schiff bewegt wird, das heißt, wenn es seine feste Leinenverbindung löst, dann muss er sogar an Bord sein. Okay. Das ist seine ureigenste Aufgabe. Mhm. Und gibt es da einen Stellvertreter? Der wird ja vielleicht auch mal krank. Es gibt einen Stellvertreter, das ist der sogenannte erste Offizier. Wenn das Schiff bewegt wird, sollte aber der eigentliche Kommandant an Bord sein. Wenn dieser nicht zur Verfügung steht, kommt dann ein Kommandant eines anderen Schiffes und dann wird das Schiff bewegt. Und blöde Frage an der Stelle vielleicht noch, wie viel schiffsspezifisches Wissen braucht ein Kommandant? Kann da einer von einer Fregatte anderer... Kann da der Kommandant einer anderen Klasse dann mal hierher kommen? Oder gibt es, wenn man hier gibt es 3 Schiffe der Sachsenklasse, gibt es auch 3 Kommandanten dann? Oder gibt es da einen Ersatzkommandant? Oder? Nee, es gibt für die Sachsenklasse, für die 3 Schiffe gibt es genau 3 Kommandanten. Okay. Idealtypischerweise kommt natürlich ein Kommandant derselben Klasse. Ja. Und man muss unterscheiden, wofür das Schiff eingesetzt wird. Wenn wir nur verlegen, so wie heute, dann kann das natürlich ein Kommandant einer anderen Klasse machen. Ja. Ist aber nicht ideal, weil jedes Schiff natürlich aufgrund seiner baulichen Spezifikation und Antriebsanlage natürlich auch anders reagiert. Also man braucht schon eine gewisse Erfahrung auf der Klasse. Ja. Gehen wir gerade noch mal kurz auf den Lebenszyklus quasi. Wir hatten ja gesagt, dass das Schiff nach dieser Aufrüstphase dann quasi einsatzbereit ist. Sind da dann schon alle Waffen, Hubschrauber und so weiter an Bord oder kommen die dann tatsächlich erst, wenn ein konkreter Einsatzbefehl kommt? Die Waffen sind dann noch nicht an Bord. Jeder Einsatz verlangt verschiedene Spezifikationen. Mhm. Wenn man zum Beispiel, ziehen wir das Beispiel Atalanta heran, da wird man natürlich nicht in erster Linie Luftverteidigungswaffen mitnehmen, sondern eben einsatzspezifische Waffen, Waffensysteme und auch die Anzahl ändert sich dann. Alles klar. Wie lange kann das Schiff sozusagen autonom in der Gegend rumfahren? Ab wann braucht es in irgendeiner Form Unterstützung? Wie lange reicht der Sprit? Das sind mehrere Fragen in einen. Tanken müssen wir öfter. Das ist abhängig natürlich von der Maschinenkonfiguration. Ja. Welche Maschinen benutzen wir? Wie viel davon benutzen wir? Und wie schnell fahren wir? Das heißt, tanken, kann man sagen, von 2 Tagen bis 2 Wochen ist alles drin. Okay. Dazu muss aber nicht zwangsweise ein Tanker rumfahren. Das heißt, man kann im Hafen tanken, man kann bei anderen Nationen tanken. Mhm. Die nominale Seeausdauer wird mit 21 Tagen angegeben. Mhm. Der limitierendste Faktor hierbei ist allerdings der Müll, den wir haben. Müll wird heute nicht mehr über Bord geworfen bzw. verbrannt, sondern wird gelagert, auch im speziell gekühlten Raum. Mhm. Und das beschränkt die Einsatzdauer auf 21 Tage. Mhm. Wenn wir einen Einsatzgruppenversorger, Berlin-Klasse, dabei haben, kann diese nochmal um 21 Tage verlängert werden. Weil der den Müll mitnimmt. Da geben wir den Müll ab. Ja. Wir erhalten dann wieder Frischware. Nach 21 Tagen wird natürlich sowas wie frisches Gemüse, Salat, wird natürlich knapp. Ja. Natürlich muss man nicht zwangsläufig in den Hafen fahren, um nachzutanken, ganz offensichtlich, sondern da gibt es eben Tankschiffe. Genau, es gibt spezielle Tanker. Wir haben derzeit in der Marine 2 Klassen, das ist die besagte Berlin, die auch eine Kapazität hat, Kraftstoff abzugeben. Und wir haben noch 2 reine Tankschiffe, die Rhön und die Spessart, die nur dafür gebaut sind. Mhm. Und das Ganze muss man sich dann so vorstellen, man fährt nebeneinander her, das heißt man ankert nicht, man fährt nebeneinander her, circa 20, 30 Meter Abstand. Dann wird ein dicker Schlauch übergeben und dann wird entsprechend getankt. Okay. Gehen wir nochmal kurz zurück zu dieser Phase, wo man sich auf einen Einsatz vorbereitet. Sie hatten vorhin gesagt, dass da quasi geübt wird, da wird ausgebildet. Die Leute kommen ja mit irgendeiner Qualifikation an Bord. Also wo lernt man, wie ein Schiff fährt? Gibt es da Simulatoren? Wie lerne ich das? Oder lerne ich das on the job quasi auf dem Schiff als stellvertretender Kommandant oder erster Offizier oder irgend sowas? Also man lernt es zum einen natürlich auf dem Schiff. Dort lernt man auch die Eigenheiten der Klasse kennen. Ja. Die Marine besitzt aber auch eine Vielzahl von Simulatoren. Und die nautische Schiffsführung ist nur ein Aspekt davon. Dazu haben wir einen Simulator an der Offizierschule in Flensburg, die sogenannte ARNS. Und dort wird das navigatorische Handwerk geübt. Daneben gibt es noch eine Vielzahl anderer Simulatoren im Bereich Schiffstechnik, im Bereich Operationsdienst, das heißt Einsatz der Sensoren und Effektoren. Die Leute werden dort ausgebildet und kommen an Bord. Die Ausbildung geht aber immer weiter. Ja, klar. Nach diesem ersten Überblicksgespräch haben wir einen kleinen Rundgang über das Deck der Hamburg gemacht. Und Wolfgang Eckmüller hat uns bei der Gelegenheit einfach mal so ein bisschen den Aufbau und die Struktur des Schiffes erklärt. Dabei geht es insbesondere natürlich auch um die Sensorik und die Bewaffnung, die natürlich ja irgendwo offensichtlich sichtbar ist auf dem Deck von so einem Schiff. Wir haben natürlich draußen aufgenommen und da waren mal Klimaanlagen und Lüftungen. Das heißt, es gibt natürlich immer wieder Hintergrundgeräusche. Insofern sind die Aufnahmen dieses Rundgangs und auch später aus dem Maschinenraum und so weiter nicht so in astreiner Interviewqualität. Wir haben aber versucht, die Atmosphäre so ein bisschen einzufangen und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen. Okay, wir haben quasi von hinten angefangen und beginnen unseren Rundgang auf dem Flugdeck am Heck des Schiffes. Wir befinden uns hier auf dem Flugdeck der Hamburg. Was man hier ganz gut sieht, ist schon mal ein erster Teil der Waffen, die wir hier an Bord haben und der Radaranlagen. Ganz oben im Mast, das große Schwarze, das ist die sogenannte Smart-L-Radaranlage. Die ist optimiert zur Luftverteidigung. Das ist ein Luftraumüberwachungsradar und ist sehr, sehr leistungsfähig. Man kann damit ein sehr großes Stück Luftraum überwachen. Das ist natürlich, wie vorher schon erzählt, wieder gebunden an die Erdkrümmung. Alles, was über die Erdkrümmung kommt, das können wir dann auch sehen. Die genauen Daten, wie weit es gucken kann, ist natürlich eingestuft. Das kann ich ja nicht erzählen. Aber eingestuft heißt sicherheitstechnisch geheim sozusagen. Genau. Und man kann aber schon mehrere hundert Kilometer damit sehen. Dahinter, das ist der sogenannte RAM-Launcher. RAM ist ein deutsch-amerikanisches System zur Nächstbereichsluftverteidigung. Wir haben davon zwei Launcher an Bord und jeder Launcher ist ausgestattet mit 21 Flugkörpern. Und die dienen dann insbesondere zur Luftverteidigung des Schiffs selber oder im Rahmen der Aufgabe, oder kann man das gar nicht trennen? Doch, man kann es in gewisser Weise trennen. In Verbandsverteidigung, da haben wir eine andere Waffe an Bord, den SM-2, die Standard Missile 2. Und RAM ist eine reine Selbstverteidigungswaffe, die wirklich die letzte Verteidigungslinie darstellt und im absoluten Notfall dann eingesetzt wird. RAM kann auch gegen Überwasserziele eingesetzt werden. Natürlich nicht so optimal wie gegen Luftziele, wofür er ursprünglich entwickelt wurde. Und gegen Luftziele heißt dann auch gegen anfliegende Raketen oder wie heißen die Teile, die ein paar Meter höher über dem Wasser daherkommen? Wir sprechen in dem Fall eigentlich nicht von Raketen, sondern von Flugkörpern. Ja, Marschflugkörper, genau. Ein Flugkörper ist einfach eine gelenkte Rakete. Ja. Und das ist der Unterschied. Die direkt über Wasser fliegen, heißen Sea-Skimming. Und die fliegen wirklich tief. Also manche Systeme fliegen da teilweise nur einen halben Meter über Wasser. Ja, wenn es keine Wellen hat. Genau. Dann das kleine, schnelldrehende hier an der Seite. Standprobe, beide Wellen werden eingekuppelt. Das kleine, schnelldrehende, was man an der Seite sehen kann, ist eine Navigationsradaranlage, die eben speziell nach hinten guckt. Das ist ein ganz normales, handelsübliches Radar, so wie es auch jeder Handelsschiff, jeder Containerfrachter auch an Bord hat. Daneben die beiden großen Stäbe, die man sieht, das sind HF-Antennen, die eben auch für die Kommunikation eingesetzt werden. Wir haben mehrere Vermeldeanlagen an Bord, eigentlich fast in allen Frequenzbereichen, sodass wir eine Vielzahl von Verbindungen extern haben können. Insbesondere eben auch mit Schiffen und Luftfahrzeugen von Verbündeten und nicht eben nur mit der Marine. Genau, das ist richtig. Zum Flugdeck vielleicht ein, zwei Worte. Das Flugdeck ist relativ groß, wie man hier sieht. Ist ein, wenn man sich jetzt auf einer älteren Fregatte befindet, 122, da wird einem der Größenunterschied erstmal deutlich bewusst. Wir können aufnehmen zwei Helikopter, derzeit noch den Sea Lynx Mark 88 Alpha. Zukünftig ist geplant der MH90. Okay. Ich hätte noch eine vielleicht etwas laienhafte Frage zu diesen Abwehrgeschossen. Sind das auch Raketen oder wie funktioniert das? Das sind auch Flugkörper, ja. Kleine. Die haben eine Besonderheit. Jeder Flugkörper ist normalerweise stabilisiert mit Finnen. Der RAM ist stabilisiert durch einen Drall. Das ist das R im Namen RAM, steht für Rolling Airframe Missile. Das heißt drehender Außenkörper. Und der RAM hat nur zwei Steuerfinnen, die im Normalfall eingeklappt sind und die nur für kurze Steuerimpulse ausklappt. Das heißt, da ist auch irgendwelche Intelligenz drin, die das Ding steuert. Der RAM hat normalerweise zwei verschiedene Sensorköpfe drin, einen Radarsensorkopf und einen Infrarotkopf. Wie groß ist das Ding ungefähr, so dass man sich das vorstellen kann? Meter, zwei Meter? Das ist knapp zwei Meter lang. Wenn man sich so eine Sidewinder vorstellt, wie es unter dem Flugzeug hängt, da hat man vielleicht eine Größenvorstellung. Das ist ganz ähnlich. Ja, soweit zu dem Bereich hier, vielleicht zu dem, was wir noch aufnehmen können. Wir können Hubschrauber aufnehmen bis über 7 Tonnen, damit wir da vielleicht auch eine Größenvorstellung hat. Und wir stehen hier jetzt auch zwar gerade vor den zwei Garagentoren, wo die sozusagen dann, wenn sie nicht gebraucht werden, salzwassersicher abgestellt werden. Ja, genau. Wir haben uns dann so langsam Richtung vorne durchgearbeitet und unsere nächste Station auf dem B-Deck, das ist quasi ja, mehr oder weniger in der Mitte des Schiffes, hinter der Brücke vor dem zweiten hinteren Turm, auf dem das Luftüberwachungsradar aufgebaut ist. Hier befinden wir uns auf dem B-Deck der Fregatte Hamburg. Vielleicht was zu den Decks kurz gesagt. Die werden nach oben hin durchnummeriert bezeichnet. Ganz außen ist der Außenboden, danach kommt die Stauung, das Zwischendeck, das Hauptdeck und wir sind jetzt auf dem B-Deck. Das ist das Batteriedeck und das ist das letzte Deck, was eigentlich eine ursprüngliche Bezeichnung hat. Danach werden alle Decks dem Alphabet fortlaufend durchgekennzeichnet. Und hier steht unsere älteste Waffenanlage, das sind der Torpedorohrsatz und den haben wir geerbt von den alten Zerstörern, den die Klasse 124 ersetzt hat. Sind ein Dreier-Torpedowerfer, werden aber nicht mehr so wie früher ausgerüstet mit dem Mark 46, sondern wir haben einen Torpedo neuerer Bauart, den MU90 an Bord, der deutlich höhere Kapazitäten hat als dieser. Und wir sind jetzt ja hier, weiß ich nicht, 7-8 Meter über dem Wasser. Das heißt, der Torpedo wird hier quasi wahrscheinlich mit Druckluft rausgeschossen, fällt runter und macht dann seinen Job im Wasser. Genau. Und der Torpedo, nur für die, die in letzter Zeit kein Tom Clancy gelesen haben, Torpedo arbeitet mit Sonar. Genau, der arbeitet mit Sonar und kann nur gegen U-Boote eingesetzt werden. Also nicht wie das U-Boot, gegen Überwasserziele. Die entscheiden sich auch ganz entscheidend in der Größe. Wir benutzen sogenannte Leichtgewichtstorpedos und U-Boote selber Schwergewichtstorpedos. Und das ist ungefähr die vierfache Größe von dem, was wir hier sehen. Wie weit kann das U-Boot entfernt sein, das man treffen will? Die genauen Zahlen sind natürlich jetzt wieder eingestuft, das kann nicht, aber es können mehrere Kilometer kann es entfernt sein. Okay, und worin unterscheiden sich die Torpedos, die auch gegen Überwasserziele eingesetzt werden können? Einfach in der Sprengladung oder warum die hier nur für Unterwasserziele? In erster Linie, wie gesagt, durch die Größe, das heißt auch durch die Ladung. Die haben ein Vielfaches der Ladung, die wir haben, und auch in den Einsatzparametern. Ein U-Boot-Torpedo unterläuft ein Schiff, wird dort zur Detonation gebracht, beziehungsweise detoniert selber aufgrund seiner Logik und erzeugt eine große Luftblase unterm Schiff, wodurch das Schiff letztendlich erstmal angehoben wird durch die Detonationswirkung und dann aufgrund seines Eigengewichts in die Blase absackt und wirklich bildlich in der Mitte auseinanderbricht. Man muss auch immer sagen, wenn der Torpedo so trifft, wie eben beschrieben, dann ist das ein absoluter Unit-Kill, dann ist von so einer Fregatte nicht mehr viel übrig. Okay, und die Anti-U-Boot-Torpedos müssen nur in Anführungszeichen ein kleines Loch produzieren, sodass halt Wasser reinläuft. Genau, und die treffen dann auch direkt. Also so wie früher, treffen auf der Hülle auf, kommen zur Detonation und machen ein Loch in das U-Boot. Okay, alles klar. Hier befinden wir uns auf der Back der Hamburg. Back ist der Bug, das heißt die Spitze des Schiffes. Hier kann man einiges sehen. Direkt neben uns ist die Oto Melara, unser Geschütz. Kaliber ist 76 mm. Die Oto Melara ist schon sehr, sehr lange im Dienst, ungefähr 20 bis 30 Jahre, und wurde ursprünglich mal als Luftverteidigungsgeschütz entwickelt. Hat dadurch eine sehr hohe Kadenz, das heißt Schussfolge. Es gibt drei verschiedene Versionen, eine mit maximal 90 Schuss in Minute, eine zweite mit 100 Schuss und mit 120 Schuss. Wird in der Form allerdings nicht mehr eingesetzt, sondern wir nutzen sie hauptsächlich zur Bekämpfung von Seezielen, aber auch Landzielen. Wobei zur Landbekämpfung, muss man sagen, ist dieses Kaliber nicht optimal, da es nicht die entsprechende Reichweite besitzt, um wirklich weit an Land wirken zu können. Das heißt mehrere hundert Kilometer. Das können neuere Geschütze, die können das. Es gibt auch eine neu entwickelte Munition und ja, vielleicht werden wir das dann auch mal hier auf der Hamburg bekommen. Mehrere hundert Kilometer, das heißt die einzelnen Projektile, sind die dann nochmal angetrieben oder fliegen die einfach von selber so weit? Kann ich mir gerade recht schwer vorstellen. Die werden mit einer ganz klassischen Ladung gezündet. Da hinten sitzt ein kleiner Raketentreibsatz darauf und das ist derzeit in Entwicklung. Ist eigentlich noch bei keiner Marine weltweit eingeführt, aber das ist so einer der Trends, die man im Artilleriebereich hat und auch zukünftig haben wird. Okay. Mhm. Vielleicht eins ganz kurz, wir sind ja gerade vom Flugdeck. Sind wir gerade hier vorgelaufen und sind da nicht im Freien gelaufen, sondern quasi hinter einer Metallwand. Ich habe irgendwo gelesen, dass die Sachsen-Klasse auch so ein bisschen Richtung Stealth, also verringerte Radarerkennbarkeit, Radarquerschnittsverminderung entwickelt wurde. War das ein Teil davon, dass man eben nicht die ganzen scharfen Kanten nach außen exponiert? Genau, das ist richtig. Stealth ist eigentlich zu viel. Der richtige Ausdruck ist, wie gesagt, eine Radar-Cross-Section-Minimierung. Das heißt, der Radarquerschnitt wird minimiert. Man hat versucht, keine möglichst senkrecht zur Wasseroberfläche liegenden Flächen zu erzeugen. Wir besitzen einen sogenannten X-Form. Wenn man seitlich von vorne auf die Außenhaut drauf guckt, hat das so eine leichte X-Form. Und natürlich so viel wie möglich hinter Flächen zu verstecken. Da sind wir eben gerade durch so einen Gang durchgegangen. Da gab es ja mal einen kompletten Prototyp, der komplett so stealth-mäßig ausgesehen wird, wie die F-117. Ich glaube, von Lockheed war der damals. Das hat sich aber, glaube ich, auch bei den Amerikanern nicht durchgesetzt, wenn ich es richtig weiß. Ich glaube, zu kompliziert. Letztendlich ist das wieder Wettlauf zwischen Panzerung und Granate. Und man muss eben sagen, früher hat die Granate immer gewonnen und heute gewinnt das Radar immer. Es ist wesentlich einfacher und kostengünstiger, ein Radar anzupassen, zu verfeinern, wie ein komplettes Schiff oder Flugzeug in Stealth-Bauweise. zu bauen. Ja. Wir gucken jetzt auch von vorne hier auf den, nennen wir das Turm? Die korrekte Bezeichnung ist Mast. Hier sieht man sehr, sehr viel auf dem Mast. Wir fangen mal oben an. Ganz oben angebracht ist ein Teil unserer ELOKA-Anlage. ELOKA steht für elektronische Kampfführung. Und dieser Bereich ist zweigeteilt. Man hat einmal Sensoren, mit denen man andere Radaranlagen auffassen kann. Man hat aber auch Störsender. Und die Störsender sind noch ganz leicht zu erkennen am Fuße des Mastes. Den Hauptteil des vorderen Masts wird durch APA eingenommen. APA ist ein Multifunktionsradar. Das hört sich nicht sehr spektakulär an, ist es aber. Alle Radaranlagen im klassischen Sinne bisher waren für einen bestimmten Zweck gebaut. Das heißt, sie wurden für eine Sache optimiert. Wir hinten unsere Smart L ist in erster Linie ein Luftraumüberwachungsradar. Des Weiteren gab es Radaranlagen, die den Seeraum überwacht haben. Und es gab Radaranlagen, die Flugkörper geleitet haben. Semiaktive Flugkörper, wie sie heute im maritimen Bereich hauptsächlich gegen Luftziele eingesetzt werden. Semiaktiv heißt, das Radar des Schiffes beleuchtet das Ziel und der Flugkörper findet das Echo, richtig? Genau. Und APA kann jetzt eine Vielzahl von den Aufgaben. APA kann Seeraum überwachen, kann Luftraum überwachen, kann nur ein bestimmtes Teilstück des Luftraums, ein bestimmtes Volumen überwachen, kann Ziele tracken, das heißt verfolgen, und es kann auch Flugkörper leiten. Es dient aber nicht als ganz normales, ich sag mal, Schiff-Navigationsradar. Da sehen wir hier vorne nämlich auch wieder so ein sich drehendes Handelsübliches. Genau. Das kann es natürlich auch. Aber es ist nicht dafür optimiert und wird natürlich auch nicht eingesetzt. Das Besondere an APA noch, es ist kein drehendes Radar, es ist ein Active Phased Array Radar. Und also ich weiß, was das heißt, zufällig, aber vielleicht trotzdem eine kurze Erklärung, was bedeutet das? Früher war es so, jedes Radar hat einen Strahler gehabt, einen sogenannten Hornstrahler. Das wurde auf eine Antenne gestrahlt, die verschiedene Formen hatten. Und dadurch wurde ein Radarstrahl erzeugt. Bei APA ist es jetzt so, auf jeder Seite haben wir eine Platte und in dieser Platte sind eine Vielzahl von Sende-Empfangsmodulen vereinigt. Und aufgrund dieser Vielzahl kann der Radarstrahl explizit angepasst werden. Und das erklärt auch, warum APA so viel kann. Anlegen seine Steuerbordseite! Weil ansonsten hätte man für die verschiedenen Aufgaben verschiedene Formen der Radarantenne gebraucht wahrscheinlich. Genau. Und man hatte eben nur einen Sende-Empfänger und wir können unser Bündel so formen, wie wir es haben wollen und brauchen. Okay. Und hier vorne steht auch nochmal eine zweite REM, ne? Genau. Das ist unser zweiter Launcher, der vordere Launcher. Wieso wir zwei haben, wie wir vorne ganz gut sehen können, man hat einen gewissen Totsektor nach hinten. Das heißt einfach, der Mast steht vor dem Launcher. Wir können nicht durch den Mast durchschießen und auch nicht wirklich darum hin. Und deswegen braucht man, um wirklich einen Rundumschutz gewährleisten zu können, zwei Launcher. Ist es dann so, dass die Anlage tatsächlich wenn ich wollte als Bediener des REM, könnte ich meinen Mast abschießen oder ist das systemtechnisch verhindert? Das ist systemtechnisch verhindert. Okay. Dann ein paar Treppen nach oben auf das sogenannte C-Deck. Okay, hier befinden wir uns auf dem C-Deck. Hier befindet sich unsere nächste Waffenanlage, aber wie wir sehen, sehen wir nichts. Das ist nur das Gestell für die Harpoons. Harpoon ist ein Schiff-Flugkörper, ein amerikanisches Fabrikat, das eigentlich von allen gängigen NATO-Marinen eingesetzt wird. Wir haben im Normalfall 8 Stück davon an Bord, allerdings nur, wenn wir ihn brauchen. Die Harpoon gibt es zumindest auch eine Version, die Luftschiff, also aus der Luft zum Richtung gegen Schiffe eingesetzt werden kann. Genau, das ist richtig. Das war eine Co-Produktion. Man hat bei der Luftschiff-Version hat man eigentlich mehr Köpfe. Bei der Luftschiff-Version gibt es die Möglichkeit, einmal einen Radarsuchkopf zu verwenden, so wie wir ihn auch verwenden, beziehungsweise auch bildverarbeitende Suchköpfe und auch Infrarot-Suchköpfe. Wer hat eigentlich das Schiff an sich gebaut? Da muss ich jetzt überlegen, wer die Hamburg... HDW. Genau, HDW hat die Hamburg gebaut. Die machen auch zivile Schiffe oder so ein ganz normaler Werft. Genau. Wenn die Marine einen neuen Schiffstyp bestellt, wird ein Forderungskatalog geschrieben. Danach erfolgt ein Ausschreibungsverfahren. Und die Schiffe werden durch ein Werftkonsortium meistens gebaut. Deswegen muss ich auch kurz überlegen, durch wen die Hamburg letztendlich gebaut wurde. Bei der 124 waren es wie bei allen letzten Klassen ein Konsortium von Werften, die entsprechend gebaut haben. Die verschiedenen Waffensysteme, aber da wird man sicherlich nachher noch mit dem Schiffselektronikoffizier drüber reden, die verschiedenen Waffensysteme sind natürlich schon durch ein einheitliches, integriertes Leitsystem zu koordinieren, zu steuern. Da hat jetzt nicht jede Waffe ihren eigenen Abdrücker, Mensch und Knopf. Ja, wir haben fast alle unsere Waffen integriert in unser System, wie man zu sagen, und wir können alle Waffen aus der OPZ einsetzen durch ein System. Es gibt einige wenige Ausnahmen, wo es halb integriert ist, sage ich mal. Harpoon ist so eine Ausnahme. Okay. Die Harpoon gehört ja zu diesen relativ dicht überm Meer fliegenden, wenn ich mich richtig entsinne, oder? Bin echt nicht sicher. Ja, so kann er eingesetzt werden. Okay. Vielleicht mal kurz zu einem Werdegang, typischen Werdegang eines Offiziers. Man fängt an, wie jeder Soldat, mit der Grundausbildung, macht dann Teile der Offizierausbildung, geht nach einer gewissen Zeit ins Studium, absolviert ein Studium an einer der beiden. Das war gerade ein Phantom, der gehört zum Geschwader in Wittmund, mit dem wir übrigens auch öfter mal zusammenarbeiten. Aber zurück zum Werdegang. Also man geht ins Studium an eine der beiden Universitäten der Bundeswehr. Wir haben eine in München, eine in Hamburg. Wir haben Angebote in verschiedensten Fachrichtungen. Ich selber habe Wirtschafts- und Organisationswissenschaften studiert, was im Prinzip BWL ist. Schließt danach seine Offizierausbildung ab und kommt dann erstmalig an Bord. Im Regelfall wird man als operativer Offizier, das ist eine bestimmte Fachrichtung, erstmal auf der Brücke eingesetzt. Das heißt, man lernt ein Schiff oder ein Boot zu fahren, nautisch zu handhaben und hat noch eine kleine Nebentätigkeit. Auf Schiffen ist das so. Ich war Decksoffizier, das heißt, ich war zuständig für den Decksabschnitt, das heißt auch für die nautische Handhabung des Schiffes. Wenn man das absolviert hat, in der Regel dauert das 2 bis 3 Jahre, dieser Abschnitt, hat man eine Zwischenverwendung an Land. Und in der Zeit kann man sich entscheiden, Berufssoldat zu werden. Wird man Berufssoldat, geht man auf den sogenannten B-Lehrgang. Das ist ein operativer Lehrgang. Lehrt dort das Schiff taktisch einzusetzen. Das heißt, wie muss ich meine Sensoren konfigurieren, wie setze ich die Waffen ein und wie kommuniziere ich mit anderen Kriegsschiffen. Das heißt die Zusammenarbeit. Und kommt dann wieder zurück auf ein Schiff und nimmt dann verschiedene Funktionen im Bereich der Operationszentrale, die OPZ, war und ist dann Fachmann für Luftverteidigung, für Überwasserkriegsführung oder für die U-Boot-Jagd. Okay. Wo wir gerade schon bei den verschiedenen Rollen sind, zivile Angestellte gibt es auf so einem Schiff nicht, oder? Wir hier an Bord haben keine zivilen Angestellten. Die Marine besitzt noch 2 Schiffe, die durch Zivilangestellte betrieben werden. Das sind unsere beiden Tanker, die Rhön und die Spessart. Und ich denke mal, drüben im Arsenal, wenn das Schiff gewartet wird, sind sicherlich auch irgendwelche Contractor von irgendwelchen Firmen, die da halt am Radar rumschrauben, da. Genau, wir haben zum einen Fremdpersonal, wie wir das bezeichnen, von Firmen, die kommen dann ins Arsenal an Bord und führen einen Auftrag aus. Wir haben aber auch das Arsenal selber, das hat einen großen zivilen Anteil. Da gibt es Manöverpersonal, Fremdpersonal, Aufstellung. Da gibt es alle Fachrichtungen, wir haben Schlosser, wir haben Tischler, Schuster, eine Näherei und so weiter. Und das, was an Bord gemacht werden muss, also kochen, putzen, machen aber alles Soldaten im Prinzip? Das machen wir alles selber, ja. Da vorne vor der Brücke war, glaube ich, auch noch eine Waffengattung, oder? Genau, was man da gesehen hat, ist unser VLS. VLS steht für Vertical Launch System. Damit werden 2 Flugkörper verschossen. Unser SM-2, den hatte ich auch schon mal angesprochen, und unser ESSM. ESSM steht für Evolved Sea Sparrow Missile. Das sind ebenfalls amerikanische Fabrikate, die wir hier benutzen und sind eigentlich auch gängige NATO-Flugkörper. Der SM-2 ist für größere Reichweiten gedacht und der ESSM stellt das Verbindungsstück zwischen SM-2 und RAM her. Also quasi mittlere Reichweite. Genau. Silent secret system, falling, fading far from me. Will you, won't you want me near when winter's morning comes clear? Or will you be distant as December trembling like a secret. You got me tumbling like a rhyme. You got me screaming like a gospel choir. Jetzt wieder ein bisschen Richtung Heck gelaufen und sind bei der Gelegenheit an den Rettungsinseln und Rettungsbooten vorbeigekommen, zu denen wir dann auch gleich ein paar Fragen hatten. Wir haben zwei kleinere Boote an Bord, einmal das Speedboot und einmal das MRB, das Marine Rettungsboot. Diese werden zu vielfältigen Aufgaben eingesetzt. Wir benutzen das natürlich, um Personal zu verbringen auf andere Schiffe, an Land und so weiter. Aber auch wenn jemand außen Bord fällt, das heißt, wenn ein Mann über Bord, dann wird das Boot ausgesetzt und der wird dann durch das Boot wieder aufgefischt und dann wieder an Bord gebracht. Wir benutzen es allerdings natürlich auch, wenn wir den unwahrscheinlichen Fall erleben sollten, dass wir sinken, auch als Rettungsboot. Das heißt, da werden die beiden Boote ausgebracht und dann können auch Leute noch einsteigen und gerettet werden. Neben den Booten haben wir noch Rettungsinseln an Bord. Das sind weiße Kästen. Wir haben eine Vielzahl davon an Bord. Pro Rettungsinsel können wir 20 Mann und auch noch mehr aufnehmen. Sie sind in erster Linie für 20 Mann ausgelegt. Und wir haben deutlich mehr Rettungsinseln an Bord, als wir Besatzungsangehörige haben. Und das sind die ganz normalen Rettungsinseln, die man auch auf zivilen Schiffen findet? Genau, das sind minimale Unterscheidungen, aber sind zivilkäuflich. Wird dann hier auch regelmäßig geübt, so Feuerübungen, Rettungsbooteübungen und so weiter? Es wird vieles geübt. Feuer wird jeden Tag geübt. Jeden Tag? Jeden Tag, weil das ist die größte Bedrohung, die an Bord eines Schiffes existiert. Viele denken, ein Leck ist schlimm, aber das Schiff ist aufgebaut, besitzt viele wasserdichte Abteilungen und auch viele wasserdichte Räume. Das heißt, im schlimmsten Fall wird einfach der Raum zugemacht, der läuft voll und dann passiert nicht sehr viel weiter. Feuer ist ein anderes Problem. Feuer kann nicht eingedämmt werden. Das heißt, wenn in einem Raum Feuer brennt, dann könnte man auch sagen, man macht einen Raum zu, lässt ihn ausbrennen. Aber durch die Hitzeentwicklung würden sich die Räume nebenan entzünden. Und ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist die Rauchentwicklung. Man hat ja auch viele vertikale Gänge hier, wo die dann quasi auch als Kamin quasi wirken, oder? So, dass sich der Rauch da eben dann auch schnell ausbreitet. wenn so ein Gang verloren ist, das ist relativ schlimm. Wir benutzen aber unsere Abteilung auch dazu, den Rauch abzuschirmen. Das heißt, man versucht, wenn es brennt, den Rauch einzudämmen, Containment. Und dann nur aufzumachen, wenn man wirklich rangeht und versuchen, den Rauch so weit wie möglich zurückzudrängen und dann, wenn das Feuer gelöscht ist, auch schnellstmöglich zu entsorgen. Aber das Schiff hat bestimmt irgendwie eine, ich sage es mal, Sprenkleranlage, um im Inneren einerseits den Rauch einzudämmen und andererseits wahrscheinlich Feuer zu löschen. Wir haben in gewissen Räumen haben wir eine Sprinkleranlage drin, allerdings nicht großflächig. In den Maschinenräumen haben wir noch eine CO2-Anlage drin. Das heißt, wenn es brennt, muss dieser Raum verlassen werden und dann wird er mit CO2 geflutet und dann ist das Feuer auch relativ schnell aus. Apropos Rauch, Nichtraucherschiff oder darf man hier rauchen? Hier darf man rauchen, allerdings nur mehr an Oberdeck. Das heißt, im Inneren des Schiffes ist es nicht mehr gestattet. Okay, nicht mehr heißt, früher war das anders? Früher war das anders, ja. Noch eine Frage zu diesem Boot. Wird das dann an der Seilwinde ins Wasser gelassen? Das ist ein Kransystem und eine Seilwinde. Das heißt, es wird ein Ausleger ausgeklappt und dann wird es an einem Stahlseil nach unten gelassen. Wir haben nach vorne weg noch eine Leine, eine Seefangleine. Die beiden Leinen werden dann ausgekoppelt und dann kann es losfahren. Beim Rundgang über das Deck und durch das Schiff ist uns aufgefallen, dass ja, das Schiff nicht besonders massiv ausgesehen hat. Also Panzerung wäre uns keine aufgefallen. Wir haben Wolfgang Eckmüller darauf angesprochen. Wir besitzen in dem Sinne wie früher eigentlich keine Panzerung mehr. Früher war es so, die Schlachtschiffe, die hatten einen dicken Panzer, 30, 40 Zentimeter teilweise, wurden dadurch sehr groß, sehr schwer, teilweise sehr träge. Und der große Nachteil der Schlachtschiffe war, die waren verwundbar aus der Luft. Und man hat diesen Wettlauf Panzerung-Granate gehabt, den die Panzerung letztendlich verloren hat. Weil es ist immer leichter, eine größere Granate zu bauen als eine dicke Panzerung, weil die Schiffe letztendlich, die Dimension eines Schiffes und das Gewicht eines Schiffes ist endlich. Das kann ich nicht ausdehnen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg kam eigentlich ein Trend zu sagen, wir verzichten auf die Panzerung, weil es letztendlich sowieso nichts mehr bringt. Wir bauen unsere Schiffe schnell wendig und mit abstandsfähigen Waffen. Deswegen hat man heute im normalen Schiffsbau eigentlich keine Panzerung mehr. Die Hülle, die wir haben, ist auch ganz normaler Schiffbaustahl, der auch im zivilen Bereich verwendet wird. Es gibt natürlich einige Räume, die sind nochmal zusätzlich besonders geschützt, aber der Schutz nur im Bereich Handfeuerwaffen. Das heißt, wenn hier wirklich eine größere Bombe durch einen Flieger einschlägt auf dem Schiff, dann wird die Außenhaut ganz normal durchschlagen werden. Allerdings muss der Flieger erstmal so nah rankommen, um diese einsetzen zu können. Und dafür sind unsere Waffensysteme ausgelegt, ihn auf Abstand zu halten. Sie haben aber vorhin schon gesagt, es gibt Maßnahmen gegen ABC-Bedrohungen. Genau. Was wir hier haben, ist die sogenannte Zitadelle. Das heißt, wir saugen unsere Luft an. Das geht alles durch Filter durch. Verschiedene Filterverfahren, Aktivkohlefilter und so weiter. Und ist dann gereinigt im Schiff. Und dort wird ein Überdruck erzeugt von einigen Millibar und dann wird der Druck nach außen gepresst, sodass rein theoretisch nichts ins Schiff eindringen kann. Zudem besitzen wir noch eine Sprühanlage an Bord, das heißt, wir können das komplette Schiff in einem feinen Wassernebel setzen, um eventuelle Kampfstoffe, die sich an Oberdeck festgesetzt haben, abzuwaschen. Wie lange ist denn ungefähr geplant, so ein Schiff einzusetzen? 20, 30, 40 Jahre? Also im Ernstfall dann wahrscheinlich immer länger, weil kein Geld da ist für neue, aber was ist so die Idee? Also die eigentliche Lebensdauer von Schiffen bewegt sich so im Bereich 20 bis 30 Jahre. Während dieser Zeit wird es auch regelmäßig upgegradet, neue Elektronik wahrscheinlich vor allem, gegebenenfalls auch mal neue Waffensysteme. Genau, und man versucht das Schiff immer up to date zu halten. Betrachten wir zum Beispiel die Fregatten der Klasse 122, die eben auch schon in diesem Alter sind. Die haben viele Waffensysteme nachgerüstet bekommen. Die haben zum Beispiel jetzt auch RAM bekommen, so wie wir, haben hinten ein neues Überwachungsradar. Da war früher mal die sogenannte DA-08 drauf, ist jetzt ein TAS-3D-Radar drauf. Oder auch im Bereich der Elektronik hat sich natürlich noch einiges getan. Okay. Wie ist das eigentlich? Gibt es hier irgendwelche Zulassungsvorschriften? Beziehungsweise sind militärische Schiffe an die zivilen Zulassungsvorschriften gebunden? Ja. In allen Bereichen. Das heißt, die Bundeswehr hat gesagt, nicht nur bei der Marine, dass alle zivilen Vorschriften, Arbeitsschutzrichtlinien auch im militärischen Bereich umgesetzt und durchgesetzt werden. Okay. Wie wendig ist das Schiff denn? Also keine Ahnung, wie lange dauert es, bis es zum Beispiel vom Stillstand beschleunigt hat auf seine 25 Knoten? Wie eng sind die Kurvenradien, die man da fahren kann ungefähr? Zunächst zu den Kurvenradien. Die Kurvenradien sind abhängig von der Geschwindigkeit. Wobei man sagen muss, Höchstgeschwindigkeit ist nicht automatisch der engste Kurvenradius, sondern sagen wir mal so bei 18, 20 Knoten kann man einen kleinsten Radius fahren und der Radius sind ungefähr 1,5-2 Schiffslängen, den wir hier so haben. Die Stoppstrecke ist eigentlich bemerkenswert aus höchster Fahrt, das heißt 29 Knoten können wir auch so in knapp 2 Schiffslängen stehen. Also ganz anders wie so ein Öltanker, der da 12 bis 16 Seemeilen zum Bremsen braucht. Das sind dann so 20, 30 Kilometer, die man vorstellen muss, können wir innerhalb von 400 Metern circa stehen. Beschleunigen dauert etwas länger, da braucht man 2 Minuten, 2,5 Minuten, 3 Minuten für. Aber das Schiff ist dann doch schon, sagen wir mal, richtig wendig für seine Größe, wird man vielleicht gar nicht so erwarten. Ja, so sind eigentlich alle Kriegsschiffe ausgelegt, sehr, sehr wendig, weil auch heute ist es noch nötig zu manövrieren in verschiedenen Bereichen. Und man hat auch eine gewisse Eigenart. Bei den meisten zivilen Schiffen geht der Kiel von ganz vorne bis ganz nach hinten durch. Und bei den meisten Kriegsschiffen ist es so, dass der Kiel bis ca. 2/3 des Schiffes geht und danach ist hinten abgeflacht, um die Wendigkeit zu erhöhen. Es geht natürlich etwas auf die Querstabilität, aber das ist beim Kriegsschiff anders als beim Passagierschiff nicht von so hoher Bedeutung. Ja, die Reisequalität für die Besatzung ist nicht ganz so entscheidend. Genau. Ist hier gerade irgendwie was angegangen? Das klang gerade nicht nach Dieselmotor, sondern nach Turbine, kann das sein? Genau, was man gerade eben gehört hat, das war die Gasturbine, die angesprungen ist. Das hat so einen kleinen Schlag getan, die wird angeschmissen mit Druckluft und die läuft jetzt ganz kurz an, 1-2 Minuten und danach ist sie einsatzklar. Wir haben eine Gasturbine an Bord zum Antrieb und 2 Antriebsdieselmotoren und die Besonderheit dieser Schiffsklasse ist, wir besitzen ein sogenanntes Kodak-Antriebssystem, das heißt der Combined Diesel and Gas Turbine. Das heißt, wir können alle 3 Anlagen gleichzeitig auf die Wellen schalten. Wovon es 2 gibt? 2 Wellen, genau. 2 Wellen, 2 Schrauben. 1 Ruder. Genau. Wir werden uns dann sicherlich später noch im Detail über die Motorisierung in Maschine unterhalten. Zur Unterstützung der Manövrierfähigkeit dann auch im Hafen bei langsameren Geschwindigkeiten, gibt es da irgendwelche Querstrahlruder oder Voigt-Schneider-Propeller? Gibt es bestimmt nicht, aber gibt es da irgendwas? Nee, die besitzen wir leider nicht. Wir haben keine Bugstrahlruder und auch kein Heckstrahlruder. Das heißt, für eine Verlegefahrt und zum An- und Ablegen verwenden wir Schlepper, um die Manövrierfähigkeit des Schiffes zu erhöhen und es dann auch sicher an die Pier zu bringen. Unter gewissen Umständen können wir das natürlich auch selber machen. Wir sind dafür alle ausgebildet. Das zu können, ist natürlich wesentlich schwieriger, gerade wenn wir Querwind haben. Ja, das Schiff hat ja gerade durch diese Verkleidung auf der Seite auch eine ziemlich große, wie nennt man sowas, ja, wahrscheinlich Segelfläche, oder? Ja, das bezeichnet man als Segelfläche. Und die Segelfläche, die wir haben, ist vielleicht interessanterweise größer als die der Gogh Fock. Das heißt, wenn wir Querwind haben, nehmen wir sehr schnell Fahrt auf. Und diese ist eigentlich nicht durch eigene Mittel zu kompensieren. Und das heißt, wir brauchen dann Schlepper, um uns zu unterstützen. Ich denke, bei hoher Geschwindigkeit ist kein so Problem. Da hält man einfach vor gegen den Wind. Aber im Hafen hat man ja quasi bei quasi Nullfahrt keine Ruderwirkung und dann ist halt schlecht. Genau, das ist der Grund dafür. Geschwindigkeit gibt Sicherheit. Genau, ja. Nach langer, langer, langer Wartezeit und ungefähr eine Dreiviertelstunde später als ursprünglich geplant, geht endlich das Schleusentor auf der einen Seite der Schleuse auf und die Schlepper fahren rein. 2 Schlepper insgesamt, wie schon gesagt, die Hamburg hat keine Querstrahlruder und tut sich deshalb beim Manövrieren bei niedriger Geschwindigkeit sowie im Hafenbereich natürlich schwer. Sobald die Schlepper im Schleusenbereich drin sind, geht das Schleusentor auf der einen Seite zu und nach weiterer Wartezeit und dem Absinken des Spiegels auf Hafenniveau geht dann irgendwann tatsächlich das andere Schleusentor auf und wir sind bereit zum Ablegen. Zu dem Zeitpunkt stehen wir mehr oder weniger auf der Brücke. Bis zu dem Zeitpunkt war da eine relativ entspannte Atmosphäre. Sobald dann aber das Ablegemanöver startet, wird es schlagartig anders. Da ändert sich der Gesprächston und irgendwann entstand dann auch ein klein bisschen Hektik, weil, so war zumindest unser Eindruck, sich das Schiff dann doch ein bisschen schneller bewegt hat und die andere Seite der Schleuse schneller auf uns zukam, als das sich vielleicht der ein oder andere vorgestellt hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind dann tatsächlich endlich unterwegs und das ist dann der Zeitpunkt, wo wir uns unter Deck begeben, weil auf Deck eigentlich nicht mehr besonders viel passiert. Das Schiff fährt eben sehr langsam von den zwei Schleppern letztendlich gesteuert oder bugsiert Richtung dem Marinearsenal. Und wir haben uns unter Deck mit dem Schiffselektronikoffizier unterhalten. Ich bin Korvettenkapitän Westphal. Ich bin jetzt seit 2007 als Schiffselektronikoffizier hier an Bord verantwortlich für die Sensoren, die Effektoren, sprich die Waffentechnik und die gesamte externe und interne Kommunikationstechnik. Okay. Wir haben ja vorhin schon beim Rundgang ein bisschen die verschiedenen, ich sage jetzt mal, Kästchen diskutiert. Vielleicht nochmal kurz das Überblick, welche Sensorik steht so im Großen und Ganzen zur Verfügung? Als Luftverteidigungsfregatte haben wir natürlich die Hauptsensoren Smart 11 für die Luftraumüberwachung und als Multifunktionsradar das APA, wobei APA für Active Phase Array Radar steht und beide Sensoren eng zusammenarbeiten. Das heißt, es geht da insbesondere um die Luftraumüberwachung? Ja, primärer Auftrag des Schiffes ist Luftraumüberwachung und das wird auch primär, also die Sensoren sind halt auf den Auftrag Luftraumüberwachung ausgerichtet. Mhm. Gibt es auch irgendwas Richtung Infrarot? Oder andere passive Systeme? Oder ist Radar sozusagen das System der Wahl, mit dem wir die Luft... Nein, wir haben auch im Bereich der Waffentechnik Infrarotsysteme, die sowohl im TV-Mod als auch im Infrarot-Mod arbeiten. Okay. Sonst haben wir noch Sensoren vergessen. Ja, was haben wir sonst noch? Sonar hat das Schiff sicherlich. Sonar haben wir. Ja. Zum Aufbau Unterwasserlagebild. Ja. Wir sind an taktische Datenlinks angebunden, also sprich, wir können auch als Sensorquelle externe andere Dienststellen nutzen, andere zum Schiffe Beispiel? Nutzen, zum Beispiel andere Fregatten, okay. Luftwaffe, Heer. Mhm. Mhm. Möglicherweise auch die AVAX dann quasi als fliegende Radarplattform? Ja, das ist ja einer der externen Sensoren, ja. Der über taktische Datenlinks dann angebunden wird. Ja. Und taktische Datenlinks heißt dann eben nicht, wie wir vorhin kurz andiskutiert haben, Voice, so nach dem Motto, hier ist ein Flugzeug, sondern wirklich, ja, ich sag mal, Internet zwischen Kriegsschiffen? Ja, ganz grob gesagt, Internet zwischen Kriegsschiffen, ja. Also es ist ein formatierter, standardisierter Datenaustausch, aber eher nicht mit Internet vergleichbar. Nein. Nee, klar. Also hat ja auch andere Echtzeitanforderungen, ja. Die mit TCP/IP sicherlich nicht erreichbar sind. Die verschiedenen Sensoren, werden die dann, oder andersrum, wer konsumiert die Informationen? Also wer ist derjenige, der die Sensordaten bekommt und wie bekommt er die dargestellt? Also alle Sensorinformationen werden in einem zentralen Führungswaffen- und Einsatzsystem zusammengeführt und stehen dann den Operateur in der OPZ, also in der Operationszentrale, zur Verfügung. Und das ist aber ein System, das ist speziell für die Sachsen-Klasse entwickelt, also spezifisch, oder kann man sowas kaufen? Nein, das ist speziell für die Sachsen-Klasse entwickelt, also auf dem freien Markt findet man sowas nicht. Da gibt es auch nur sehr, sehr wenige Bedarfsträger. Ja, klar. und wird da... Werden da Standard-Software- und Hardware-Komponenten eingesetzt? Also die Frage, die sich sicherlich der ein oder andere jetzt stellt, Windows oder Linux oder Mac? Also wie stellt man sich diese IT- und Sensordatenverarbeitungsinfrastruktur vor konkret? Ja, das ist ein mehrfach redundante Server-Cluster, das als Betriebssystem ein Unix-Derivat nutzt und auf dieses Unix-Derivat setzt dann eine verteilte Datenbank auf, die quasi alle Daten, Sensordaten, zusammenführt und dann für den Operateur aufbereitet. Mhm. Die Daten, die für das Fahren und Navigieren des Schiffes notwendig sind, sind von diesem, ich sage jetzt mal, Sensorsystem für die Verteidigung entkoppelt? Oder sind die beiden Systeme integriert? Die Navigation arbeitet unabhängig vom Führungswaffen- und Einsatzsystem, wobei das Führungswaffen-Einsatzsystem natürlich auf die Sensordaten zugreift. Mhm. Also es ist normal, die Schiffsdaten, Timestamp, Position und so, die braucht man natürlich im Führwärts. Ja. Die Frage, die hier auch ein Hörer uns sozusagen mitgegeben hat, ist, wie stark sind diese Systeme automatisiert? Also treffen Entscheidungen immer die Menschen oder was? Also zukünftig wird dieses System einen Automatisierungsgrad haben, dass man es quasi ohne Benutzer einsetzen könnte. Wir werden es aber nie in diesem vollautomatischen Mode nutzen, sondern wir werden immer den Bediener für die letzte Entscheidung vorhalten. Das heißt, technisch ist das System in der Lage, automatisch ein komplettes Gefecht abzuarbeiten. Okay, beeindruckend, hätte ich nicht gedacht. Warum will man das nicht? Warum sagen Sie, das werden wir so nicht einsetzen? Ich sag mal, bei der Menge von Informationen, die verarbeitet werden müssen, die Abarbeitungspläne werden ja auch von Menschen geschrieben, der gegebenenfalls nicht in der Situation sich befindet, wo die Entscheidung getroffen wird, ist einfach das Risiko, dass da was schief geht, zu hoch. Mhm. Und so hat man immer den Bediener noch als letzte Instanz, der Plausibilität zum Beispiel des Lagebildes überprüfen kann, ist das, was ich da sehe, auch wirklich das, was draußen abgeht. Mhm. Der auch zusätzliche Informationsquellen noch mit reinziehen kann, wie einfach mal mit einem Funkgerät nachfragen. Ist das der, der ich meine, dass es der ist, ja, bevor man schießt oder so. Ja. Da werden wir immer den Bediener in letzter Konsequenz haben. Ja. Das heißt, die Aufgabe vom System ist dann quasi die Aufbereitung der Daten in der Art, ja, und Weise, sodass der Bediener auch die zu dem Zeitpunkt relevante Information vor sich, genau, hat und nicht zugemüllt wird mit allem möglichen, nein, anderen. Ja. Sie haben vorhin den Begriff OPZ erwähnt. Das ist nicht das gleiche wie die Brücke. Die Brücke dient zum navigatorischen Fahren des Schiffes beziehungsweise, ja, Bewegen des Schiffes auch in der operationellen Lage. Gefahren im Gefecht beziehungsweise geführt wird das Schiff aus der Operationszentrale. Und wo findet sich dann der Kommandant im Ernstfall? Das ist abhängig von der Bedrohungslage. Okay. In der Regel überwiegend in der OPZ. Mhm, okay. Und das muss ich vorstellen als diesen klassischen abgedunkelten Raum mit rotem Licht und vielen Bildschirmen. Ja. Okay. Und da hat man natürlich dann auch Zugriff auf die Kommunikationssysteme. Auf alle. Auf alle Systeme im Schiff. Ja. Wie viele Leute sind da ungefähr beteiligt? Wie viele Leute sitzen da? In der OPZ? Das sind knapp 50 Mann. 50 Mann? Ja. Okay. Das ist dann doch auch ein ziemlich großer Raum dann. Ja. Okay. Das ist ungefähr doppelt so groß wie der Raum, wo wir uns jetzt befinden. Okay, ja, der stand aber mit 50 Leuten auch ganz schön voll. Ja. Okay. Und was sind da so typische Aufgaben? Hat da jeder Sensor seinen eigenen, ja, Bediener und Überwacher? Oder wie stellen sich da die Arbeitsweise vor? Wir untergliedern nicht nach den Sensoren, sondern nach sogenannten Warfare Areas, sprich wir unterteilen die OPZ in Arbeitsteams, zum Beispiel Luftverteidigungsteam oder U-Jagdteam oder Überwasserkriegsführungsteam oder einfach nur Lagebildaufbereiter oder elektronische Kampfführer oder eben auch Unterstützer wie die also Schiffselektroniker. Und die arbeiten dann quasi dem Kommandoführenden zu? Genau. Okay. Die bereiten das Lagebild auf für die entsprechende Warfare Area verantwortlichen Offizier, ja, und die bereiten dann quasi die Entscheidungen für den Kommandanten vor. Mhm. Elektronische Kampfführung hat es das Schiff hier auch, also im Sinne von Störsender und so weiter? Das haben wir auch an Bord dieses Schiffes, das ist aber ein Bereich, worüber wir nicht sprechen, klar, werden. Dachte ich mir. Vollständigkeit halber, nur kurz erwähnt. Mhm. Ich weiß, in der Fliegerei ist es so, dass es für den militärischen Bereich separate Navigationssysteme gibt, separate Funksysteme, die auch nicht unbedingt kompatibel sind mit den zivilen. Ist das in der Militärschifffahrt genauso? Und Folgefrage, Sie haben dann bestimmt auch die Möglichkeit, mit den zivilen Stellen zu kommunizieren. Also rein militärisches Navigationssystem in dem Sinne gibt es nicht. Gibt's nicht. Wir arbeiten ganz normal. Das, was die zivile Seefahrt auch nutzt, sind aber von unseren Sensoren so autonom, dass wir auch ohne den zivilen Hilfsmitteln sicher zu See fahren können. Mhm. Okay, was gibt es denn eigentlich für zivile Navigationssysteme in der Seefahrt? Also GPS ganz offensichtlich? Ja, GPS zum Beispiel, LORAN-C wird nach wie vor genutzt. Eingesetzt? Ja. Okay. Wie funktioniert LORAN-C? Was ist das? Also letztendlich ist es ähnlich wie GPS, nur bodengebunden. Ja. Ich habe also Funkmasten, die Raumwellen aussenden, die, ja, sind bekannt, wo die sind, ja, dann wird wieder Laufzeitmessung, okay, gemacht. Okay, also das übliche Prinzip. Genau. Ja. Aber ansonsten gibt es da wahrscheinlich auch, na gut, das redet man nach auf der Brücke, ganz normale Seekarten, wo man sich dann halt auch anhand von von Leuchttürmen wahrscheinlich dann... Ja, also wir fahren mit elektronischen Karten, haben die Papierkarten nur noch in, ja, zur Not, falls alles, ja, ausfallen würde. Ja. Ansonsten ganz normal wie in der zivilen Handelsschifffahrt üblich, elektronisches Chartdisplay, ja, redundant aufgebaut. Ja, gut, im Großen und Ganzen. Vielleicht noch eine Frage zu der IT-Infrastruktur. Kann man da Zahlen nennen, wie viele Server hier rumstehen? Also einfach ein Gespür kriegen für die Komplexität des gesamten IT-Systems. Also Führungswaffeneinsatzsystem sind über 17 Rechner zum Cluster verschaltet. Und dazu kommen dann noch Kommunikationssysteme auch mit mehreren Servern, also redundant aufgebaut. Mhm. Und ansonsten an PCs, ja, weit über 100. Ja, klar. Ja. Und zur Kommunikation ganz normal gibt es hier auch wahrscheinlich Satellitentelefon, E-Mail und was man halt sich so vorstellt. Vom Handy bis zum Satellitentelefon ist alles vorhanden. Okay, alles klar. Gut, dann das war's, glaube ich, schon zum Thema Sensorik. Alles andere ist wahrscheinlich geheim. Dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Mitmachen soweit. Ja, bitte. Nächster Programmpunkt war das Mittagessen. Dazu haben wir uns eine halbe Stunde in die Offiziersmesse gesetzt. Da gab es gutes Schweinsgulasch mit Nudeln. Suppe vorher als Vorspeise. Danach haben wir uns mit Wolfgang Eckmüller in der OPZ unterhalten, in der Operationszentrale, und da nochmal einige der Themen aufgegriffen, die vorher der Schiffselektronikoffizier mehr aus einer technischen Perspektive erläutert hat. Wir befinden uns jetzt in der OPZ, in der Operationszentrale der Hamburg. Wie kann man die OPZ beschreiben? Wir haben da eigentlich immer ein sehr, sehr gutes Bild dafür. Wir sagen immer, die OPZ ist das Gehirn des Schiffes, die Brücke. Der zweite neuralgische Punkt sind die Augen des Schiffes und der Leitstand ist das Herz des Schiffes. Was wird hier gemacht? Es werden sämtliche Sensordaten zusammengeführt und dem Bediener, dem sogenannten Operateur, zur Verfügung gestellt. Aufgrund dieser Daten wird ein Lagebild erstellt. Das sind in der Regel sind das Unteroffiziere, die zuarbeiten, und dann durch die sogenannten Principal Warfare Officers wird dieses Lagebild taktisch beurteilt und Entscheidungen zum Waffeneinsatz und zum Sensoreinsatz darauf getroffen. Geführt wird hier, wie eigentlich fast in allen Bereichen des Schiffes, durch Command by Veto. Das heißt, die Verantwortlichen führen und entscheiden auch. Jedoch hat der Kommandant immer das letzte Wort. Mhm. Und er lässt es so lange laufen, solange er es für richtig hält und für vertretbar hält und es in seinem Sinne ist. Wenn er etwas gerne anders haben möchte, dann sagt er das und wird es dann sofort umgesetzt. Aber wie stelle ich mir das jetzt vor, wenn jetzt sich eine Bedrohung ergibt, dann kann ja nicht der, ich sage jetzt mal, REM-Sensor-Mensch sagen, jetzt schieße ich mal, und dann sagt irgendein anderer, jetzt schieße ich mal eine Harpoon los. Also da muss es ja schon irgendwie einen zentralen Punkt geben. Genau, es gibt genau gesagt in den Bereichen drei zentrale Punkte. Grundsätzlich Waffeneinsatz, das ist immer eine Entscheidung des Kommandanten. Ah ja, okay. Es wird ja keiner an Bord eine Waffe einsetzen, ohne dass der Kommandant dazu das Go gegeben hat. Ja. Oder er hat das entsprechend delegiert für die jeweilige Situation. Das ist für Situationen vorstellbar, die sehr, sehr zeitkritisch sind, wo ganz schnell eine Entscheidung getroffen werden muss. Wir haben hier drei Bereiche in OPZ auch abgebildet, die drei Warfare Areas, über Wasser, unter Wasser und in der Luft. Und in diesen Warfare Areas arbeitet jeweils ein Team. Okay. Das heißt, wir haben ein AAW-Team, das steht für Anti-Air Warfare, ein ASW-Team, Anti-Submarine Warfare Team und ein ASUW-Team, ein ASUV-Team, das ist Anti-Surface Warfare Team. Grundsätzlich, die Teams sind immer so aufgebaut, es gibt ein bis mehrere Soldaten, die dazu da sind, die jeweiligen Sensordaten aufzubereiten, das heißt darauf auf dem wirklichen Kontakt ein Symbol zu erstellen, das diesen Kontakt stilisiert. Ja. Den sehen wir dann auf dem Lagebild, und das Lagebild wird dann entsprechend bearbeitet, das heißt, es werden alle Informationen zusammengefügt, die man über den Kontakt hat, auch von anderen Schiffen. Ja. Danach bekommt er eine gewisse Identität. Wir haben mehrere Standardidentitäten, das ist unknown, unbekannt, neutral, Freund, verdächtig, Suspect und bis hin zum Hostile, das heißt feindlichen Kontakt. Ja, ja, ja. Das wird alles in das Lagebild eingearbeitet, und dann können wir daraufhin entsprechend unsere Waffen gegebenenfalls einsetzen. Mir ist das noch nicht ganz klar. Die Unteroffiziere, die dann zuarbeiten, stellen die quasi sicher, dass die Sensoren richtig funktionieren? Oder Sie meinen, Sie die bereiten die Daten auch noch auf. Warum kann das nicht automatisiert passieren? Zum größten Teil passiert das automatisiert. Die Maschine arbeitet jedoch nicht perfekt. Sensoren werden nur bedingt durch die Unteroffiziere eingestellt, da jeder Bereich verschiedene Anforderungen an die Sensoren hat. Das heißt, jeder will sein Radar für sich optimal einstellen. Mhm. Deswegen haben wir da einen zentralen Punkt, der das macht. Und die Unteroffiziere, wenn man sich das vorstellt, man hat ein Radarsymbol. Wir sagen, das ist ein Plot, und darauf wird ein synthetisches Symbol gesetzt, und dass es immer konsistent übereinander liegt, das ist deren Aufgabe. Und die Identitäten zu vergeben, das heißt, das manuelle Umsetzen einer Identität, das wird auch durch die Unteroffiziere gemacht. Das heißt, die reichern quasi die eigentlichen Rohdaten mit auch teils vom Menschen beurteilten Metadaten quasi an. Richtig, genau. So kann man es sehr, sehr abstrakt poetisch ausdrücken. Das Ganze ist ein Prozess, der ist schwer zu beschreiben. Das muss man einfach, denke ich, gesehen haben. Dann wird das sehr deutlich. Und was zudem noch gemacht wird, unser Lagebild, was wir haben, das wird zum einen per Datenlink versendet, wenn das die entsprechenden Einheiten können. Es wird aber alles per Voice nochmal verdoppelt. Das heißt, wenn jetzt meine Konsole ausfallen würde und ich meine Augen schließen würde und dem zuhören, hätte ich immer noch ein Lagebild vor mir, weil mir weil wir in dem Moment alles erzählt werden würde. Der Kommandant ist Das Ganze wird auch auf jeder Warfare gemacht, das heißt für Luftkontakte, für Überwasserkontakte und Unterwasserkontakte. Ja. Kann man hier von jeder der Konsolen alle Systeme und Sensoren bedienen oder sind die spezifisch? Ja, wir haben 17 Konsolen, sogenannte MFCs. Das sind die Multifunktionskonsolen. Das Ganze ist rollenbasiert aufgebaut. Das heißt, ich kann mich an jede Konsole ransetzen, mich mit meiner Rolle einloggen und habe dann grundsätzlich erstmal alle Daten zur Verfügung. Es gibt hierbei eigentlich nur eine Ausnahme und das ist unsere Sonar-Konsole. Okay, weil die einen anderen Bildschirm oder sowas hat. Die Akustik muss ja damit reinkommen wahrscheinlich. Genau, das sind eben noch Lautsprecher daneben und das ist dann... Ja. Und so diesen großen, richtig mega großen Bildschirm, wo die Gesamtlage angezeigt wird, den gibt es nicht, oder? Das gibt hier die kleinen Bildschirme, wo sich jeder persönlich herholen kann. Ja, wir haben an jeder Konsole haben wir zwei Bildschirme. Auf einem Bildschirm wird das Lagebild dargestellt und auf dem anderen Bildschirm, dem oberen Bildschirm im Regelfall, kann man sich Fenster aufrufen und mit diesen Fenstern kann man dann einzelne Systeme bedienen. Ja. Wir haben zwei zentrale Bildschirme, die sind für den Kommandanten aufgrund dessen, was dort dargestellt wird, das kann er auch umschalten, kann er die Lage beurteilen und dann entsprechend seine Entscheidungen treffen. Rausgucken kann man hier nicht, also irgendwie gucken, ob man getroffen hat, das sieht man nur eben über andere Anzeigen. Ja. Zumal in den Entfernungsbereichen, wo wir heutzutage die Waffen einsetzen, das ist weit außerhalb der Sichtreichweite. Ja. Wir haben aber auch einige Kamerasysteme, ein Oberdeck, das Helikopterdeck, das Flugdeck ist zum Beispiel kameraüberwacht, dass man immer sehen kann, was mit dem Helikopter hinten passiert. Und wir haben einen optronischen Sensor, die sogenannte MSP-500. Die hat eine Infrarotkamera und eine ganz normale Videokamera eingebaut. Mhm. Wir haben ja heute eine Verlegefahrt gemacht vom, sagen wir mal, einen Eck des Hafens in das andere. Ist da die OPZ besetzt oder steht die leer? In dem Fall ist die OPZ nicht besetzt. Allerdings, wenn wir ganz normal zur See fahren, ist die OPZ besetzt durch einen Offizier, einen Wachleiter. Der hat einen Porto-P-Unteroffizier als Stellvertreter, unterstützende Kraft noch zur Seite und mehrere Unteroffiziere. Das Lagebild, was wir hier haben, das wird immer wenn wir in See stehen, erstellt. Okay. Das heißt kontinuierlich. Es dient aber auch dazu, um die Brücke navigatorisch zu unterstützen. Ah, ja. Das können wir hier ebenfalls noch leisten. Okay. Wetterinformationen kommen dann wahrscheinlich auch hier rein, gegebenenfalls, oder ist das was für die Brücke? Das ist was für die Brücke. Verschiedene Systeme. Zum einen wird über Internet verschiedene Seiten abgerufen, wo Wetterdaten zur Verfügung gestellt werden. Ja. Es werden aber im maritimen Bereich, das heißt, da steht auch der zivilen Seefahrt zur Verfügung, Wetterdaten zur Verfügung gestellt über NAV-Text, über spezielle Rundfunkdurchsagen und auch Funkdurchsagen, wie das Wetter wird in bestimmten Bereichen. Ja. Wahrscheinlich auch wie in der Luftfahrt, wenn ich auf einen bestimmten Flughafen zufliege, dann hat der quasi einen anrufbeantworterartigen Wetterbericht, was so quasi in der Gegend passiert und sowas gibt es vielleicht auch in der Seefahrt, wenn man ähnlich auf dem Hafen. Hier wird einfach nur zu festen Zeiten wird ein kurzer Wetter- und Lagebericht im Revier. Ja. Von Revier sprechen wir immer, wenn das ein bestimmtes Seegebiet, was in sich abgeschlossen ist, zum Beispiel die Jade ist ein Revier, wird das eben zur Verfügung gestellt. Ja. Kann man sich hier anschnallen auf den Stühlen oder rechnet man nicht mit Seegang, der so stark ist, dass man vom Stuhl geschubst wird? Das ist in der Regel eigentlich nicht notwendig. Okay. Also Schiffe, die können Schräglagen 30, 35 Grad, das können wir hier haben, dafür sind wir auch gebaut, das erreichen wir auch zuweilen, aber man hält sich dann schon so gut fest, dass man dann nicht aus dem Stuhl fällt. Okay. Wie übt man denn jetzt hier so den Einsatz von diesen Waffen? Ich meine, das sind ja wahrscheinlich relativ teure Waffen, die man da hat und man kann ja auch nicht einfach irgendwo hinschießen. Wie geht das? Den Einsatz, die Handhabung, die können wir selber simulieren. Wir können das System in Simulation schalten. Wir können uns in jedes beliebige Seegebiet, das wir haben wollen, hintransferieren. Wir können dort Szenarien erstellen, um uns selber zu üben. Ein Teil des Raumes oder der ganze Raum, das ist frei konfigurierbar. Also meistens übt immer ein Team zusammen und übt die taktische Beurteilung. Das ist eigentlich das Schwierige. Letztendlich der Waffeneinsatz, das ist nur noch Knöpfchen drücken. Aber die Entstehung oder die Entstehung der Situation bis dahin und die Lagebeurteilung, das muss geübt werden. Und die handwerklichen Verfahren. Ich habe von erzählt, dass das komplette Lagebild nach außen gegeben wird. Das ist aber standardisierte Voice-Formats wird das gemacht und das muss eben geübt werden, dass eine gewisse Schnelligkeit auch reinkommt. Ja. Letztendlich den wahren Waffeneinsatz, der wird auch teilweise geübt, jedoch wesentlich seltener, weil, wie Sie angesprochen haben, sind die Waffen, die wir an Bord haben, teilweise sehr, sehr teuer, sodass das nur alle paar Jahre mal gemacht wird. Das heißt, es kann sehr gut vorkommen, dass ein Mitarbeiter, Soldat hier, wenn er eine Waffe tatsächlich im Einsatz einsetzt, dass das erste Mal ist, dass der mit dieser Waffe live zu tun hatte. Das kann vorkommen. Das heißt, bei Rohrwaffen, die relativ billig sind, ja, da macht man natürlich mehr. Klar. Aber so ein Flugkörper, so ein ja, High-End-Flugkörper wie der SM-2, der wird natürlich nur alle paar Jahre ja, verschossen. Ja. Coming down like the sun into the water now. Oh, I'm coming down like a dove into a world of shells. Oh, I'm coming down like a dove. Oh, like a dove. Oh, I'm coming down like a dove, oh, like a dove. Oh, if you catch me, I won't need to fall. Oh, if you catch me, I won't need to fall so far. 'Cause I see you now, holding your pain, drawn in a frown. And I do feel you now, like you're a part of me somehow. And I hear you now, holding your pain without a sound. Oh, well, I would be with you now, we would be smiling the dawn. Oh, I'm coming down like a dove. Oh, like a dove. Oh, if you catch me, I won't need to fall. Oh, if you catch me, I won't need to fall so far. 'Cause I learned I can fly. Oh, as I learned I can fall. I learned I can fly. Oh, as I learned I can fall. Vom OPZ aus machen wir uns dann auf den Weg Richtung Schiffsleitstand. Leitstand ist die Stelle, wo der Antrieb, die Lüftung, die Stromerzeugung und so weiter gesteuert wird. Und da wird auch nochmal die Gesamtkomplexität des Schiffs schön sichtbar. Auf dem Weg dorthin ist uns nochmal aufgefallen, was gemacht wird, damit das Schiff im Falle eines Treffers nicht sozusagen sofort mit Wasser vollläuft. Wenn man da Gänge entlangläuft, kommt man alle paar Meter zu Türen, sogenannten Schotten, die luft- und wasserdicht verschließbar sind. Jetzt standen sie offen im Hafenbereich. Und die lassen sich im Ernstfall eben verschließen. Und wenn in einen Abschnitt Wasser reinläuft, dann kann das Wasser eben aufgrund der Schotten nicht in die anderen Abschnitte reinlaufen. Auch in Treppenhäusern wird das Ganze deutlich. Ein Treppenhaus geht nie über alle Decks, sondern immer nur über einige wenige. Und wenn man quasi von ganz oben bis ganz unten gehen möchte, muss man eben mehrmals das Treppenhaus wechseln. Auch das ist sicherlich ein Mechanismus, der dafür sorgt, zum einen, dass sich Wasser nicht unkontrolliert ausbreitet, aber wie wir ja schon diskutiert haben im Zusammenhang mit Feuer und Rauch, auch Rauch kann sich eben nicht unbegrenzt durch Treppenhäuser ausbreiten. Wenn man dann die einzelnen Schotten aufgemacht hat, zum Beispiel um ein Treppenhaus zu betreten, hat man dann auch immer gemerkt, dass die verschiedenen Abschnitte teilweise unterschiedlichen Luftdruck hatten. Wir haben vorhin schon darüber geredet, dass die einzelnen Abschnitte druckbelüftet sind, um quasi einen leichten Überdruck zu erzeugen, um eventuelle ABC-Bestandteile der Luft nicht in das Schiff eindringen zu lassen. Okay, jetzt zum Leitstand. Wir befinden uns jetzt hier im schiffstechnischen Leitstand der Fregatte Hamburg. Und reden mit dem Oberleutnant Susi Clemens, dem Elektrotechnikoffizier. Und Ihre Aufgabe ist hier? Ich bin Abschnittsleiter Teileinheit 220, Schiffselektrotechnik. Okay, Schiffselektrotechnik heißt? Das heißt, dass ich hier als verantwortlicher Offizier für den Abschnitt Elektrotechnik verantwortlich bin. Das heißt, die Hauptaufgabe ist Personalführung und technische Überwachung. Dazu stehen mir drei Meister und 10 Unteroffiziere und 4 Mannschaftsdienstgrade zur Verfügung, die mir eben im täglichen Leben oder im Tagesgeschäft die Arbeit noch so ein bisschen abnehmen und zuarbeiten. Mhm. Die Maschinen selber, also der Antrieb, gehört aber nicht dazu. Richtig? Nee, dafür gibt es einen anderen Abschnitt. Also generell fangen wir mal, wenn wir das jetzt so machen, dann können wir gleich aufziehen, dass der Hauptabschnitt 200, also die Schiffstechnik, in drei Abschnitte aufgeteilt ist. Das ist zum einen die Antriebstechnik, die Schiffselektrotechnik und die Schiffsbetriebstechnik. Mhm. Wie die Namen eben schon sagen, teilen sich dann dementsprechend auch die Aufgabenbereiche auf. Also sprich, Antriebstechnik ist verantwortlich für die gesamten Antriebsanlagen, die Elektrotechnik eben für die Energieerzeugung und Verteilung und die Schiffsbetriebstechnik ist eben für alles andere, was so, sage ich jetzt mal salopp, in den Hausmeisterbereich hineingehört. Also sprich, Klima, Abwasser, Wassererzeugung, also Frischwassererzeugung, wie gesagt, Hausmeister-Sachen, alles, was so dazugehört eben. Ja, ne? Okay, und wir stehen jetzt hier in dem Betriebsleitstand. Ja, das ist der schiffstechnische Leitstand. Das ist so an Bord hier der einzige Raum, der 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag besetzt ist. Jetzt im Moment ist, da wir uns noch im Seebetrieb befinden, die Wache ein bisschen aufgebohrt. Das heißt, es gibt den Wachleiter Schiffstechnik, das noch meine Aufgabe mit ist. Mir zur Seite steht ein Port-au-Pair-Offizier als Co-Wachleiter. Der ist auch gleichzeitig im Falle eines Falles, dass hier ein Feuer oder ein Schaden eintritt, ist der sogenannte Erst-LAE. LAE bedeutet Leiter am Einsatzort. Mhm. Also er übernimmt die Erstmaßnahmen, um einen Schaden, der eingetreten ist, zu bekämpfen. Des Weiteren stehen hier pro Teilabschnitt noch 2 Soldaten zur Verfügung, jeweils im Regelfall ein Unteroffizier und einen Mannschaftsdienstgrad. Der Unteroffizier sitzt am Pult und der Mannschaftsdienstgrad ist eben als Rondengänger, Springer, wie man möchte, vorgesehen. Ne? Also sprich, Seewache besteht dann aus 8 Leuten, dem Wachleiter, dem Co-Wachleiter und den 6 Soldaten eben von jedem Abschnitt. Und wir fahren dann eben das Schiff für 4 Stunden zur See und danach löst uns die nächste Seewache ab. Mhm. Insgesamt gibt es 3 Seewachen und die wechseln alle 4 Stunden. Ja. Und für die, die es jetzt hier logischerweise nicht sehen, wir haben jetzt quasi so diese klassischen Konsolenarbeitsplätze mit vielen Bildschirmen und vielen wahrscheinlich Kommunikationseinrichtungen. Genau, was ich hier im Leitstand von der Fregatte Hamburg oder dem System Klasse 124 versteckt, ist eine Software, die sich IMCS nennt, also Integrated Monitoring and Control System. Alles softwaregesteuert, sprich die Daten von rund 8000 Sensoren, die hier überall im Schiff verbaut sind, werden durch die Software aufbereitet, also die Daten werden erfasst und werden auch gleichzeitig grafisch aufbereitet, sodass der Bediener an der Konsole an seinen 2 Bildschirmen kann er sich verschiedene Prozessbildseiten aufrufen, in denen dann die Daten dieser Sensoren vom System schon grafisch so aufbereitet worden sind, dass er zum einen eine Art schematische Darstellung von der Anlage hat und zum anderen über Farbcodes schon direkt sich einen Soforteindruck von dem Zustand der Anlage verschaffen kann. Sprich, Farbkodierung grün, für alles ist in Ordnung, gelb für einen Warnwert ist erreicht und für rot, die Anlage befindet sich außerhalb der Limits. Mhm. Sodass es dem Bediener eben relativ leicht fällt, alle diese Daten aufzunehmen und zu verarbeiten. Ne? Ja, und hier ist zumindest zum Teil Windows im Betrieb. Ist immer eine interessante Frage. das, was dahinter steckt, ist Windows NT sozusagen, ja. Das auf ganz normalen Rechnern handelsüblich läuft und dann ist eben darauf die Software, dieses Integrated Monitoring Control System ist dann eben darauf aufgesetzt. Ne? Ja, ist aber ein völlig isoliertes Netzwerk, hat keinerlei Zugriffe auf Internet oder von extern. Ja. Es ist wirklich komplett isoliert, nur auf diese Aufgabe reduziert und macht auch sonst nichts. Ja. Das Netzwerk an sich, das sind insgesamt 26 Remote Terminal Units, nennt sich das Ganze dann. Das sind also im Schiff verteilte Rechnerstationen, die dann aber keinen Bildschirm haben, sondern die nur zur Datenverarbeitung dienen. Das sind auch Industrierechner, in denen dann Einschubkarten verbaut sind, welche dann verschiedene Aufgaben wahrnehmen. Also zum Beispiel Fire Detecting Cards, also sprich, das ist dann nur eine Karte, die die Signale von den Brandmeldeeinheiten annimmt. Dann gibt es Analog-Interfaces, es gibt Digital-Interfaces. Also für jede Aufgabe gibt es entsprechend Einschubkarten, die dann an die Zentralrechnereinheit angeschlossen sind, die dann eben als eigenständiges Rechnerpaket in dieser Abteilung die Daten, die dann eben in diesem Bereich aufgenommen werden, über die Sensoren verarbeitet und dann übers Netzwerk hier an die Zentrale mehr oder weniger weitervermittelt. Ja. Diese Interface können einfach ausgetauscht werden, das heißt, ich fahre die VRT runter, ziehe die Karte raus, schiebe eine Karte neu rein, fahre das Gerät hoch, alles ist wieder so wie früher. Ja. Und alles natürlich auch redundant ausgestattet, sodass... Wir haben zwei Datenbusse, einen auf Backbord, einen auf Steuerbordseite, sodass also im Falle einer Trefferwirkung mit ein bisschen Glück die andere Seite auf jeden Fall noch voll redundant zur Verfügung steht und ich meinen Betrieb weiterführen kann. Was für Datenbusse sind das? Sind das spezielle militärische oder kennt man sowas aus der Industrie? Nein, das sind ganz normale, also aus der Sicht der heutigen Netzwerktechnik ist es im Prinzip schon wieder Dinosaurier. Also es ist ein Koaxialnetzwerk, entsprechend störsicher, mit Repeater-Einheiten zwischendurch, sodass es eben eine kontinuierliche Signalstärke auf der Leitung verfügbar ist und eben so ausgelegt, dass ich zwei unabhängige Datenleitung habe, die dann eben voll redundant sind. Ja. Und jeweils eben Netzwerkkarten mit entsprechend immer zwei Anschlüssen, sodass dann das automatisch funktioniert. Da braucht man sich nicht drum kümmern. Man muss jetzt nicht irgendwie umschalten, sondern es stehen diese Datenleitungen ständig zur Verfügung. Die werden ständig abgefragt, ob die Anlagen noch da sind und die kriegen dann eben immer eine Antwort zurück. Ja, ich bin noch hier. Also und so kann das System überprüfen, ob das System an sich oder alle Unterstationen so nach wie vor zur Verfügung stehen. Ja. Wir stehen jetzt hier vor einem großen Bildschirm, wo quasi schematisch zumindest einige der Systeme des Schiffs gezeigt werden, richtig? Ja, hier ist jetzt das von mir vorhin angesprochene Prozessbild der Teileinheit 230 Antriebstechnik, also hier die Antriebsanlage schematisch dargestellt, wie Sie schon gesagt haben. Oben links die Gasturbine und in der Mitte unten die beiden Antriebsdieselmotoren und dazwischen eben die komplette Getriebeverteilung. Wir haben ja hier an Bord der Fregatte Hamburg, beziehungsweise auf der Schiffsklasse F124 ist ein Kodak-Antriebssystem verbaut. Kodak bedeutet Combined Diesel and Gas Turbine. Setzt sich also eben, wie schon gesagt, zwei Antriebsdiesel, zwei Gasturbinen. Und durch die Verteilergetriebeeinheit sowie die beiden Hauptgetriebe lassen sich verschiedene Schaltungsmöglichkeiten der Antriebsanlagen herstellen. So wie wir jetzt gerade fahren, ist das ein Sonderbetrieb aufgrund von einem technischen Defekt am Steuerbord Anemod. Das ist der sogenannte Mischbetrieb hier. Wir fahren die Gasturbine auf Steuerbordwelle und wir fahren einen Backbord-Antriebsdieselmotor auf die Backbordwelle. Mhm. Normalerweise würden wir jetzt im Manöver, so wie wir uns jetzt gerade befinden, würden wir normalerweise den Manöverbetrieb herstellen. Das bedeutet, beide Antriebsdieselmotoren treiben über ihr eigenes Hauptgetriebe die jeweilige Welle. Manöverbetrieb sagt es ja schon, wir machen das immer dann, wenn wir die größtmögliche Manövrierfähigkeit der Antriebsanlage zur Verfügung haben wollen. Warum hatten wir überhaupt Gasturbine und Diesel? Eine Fregatte hat ja operativ gesehen, verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Das ist eben mit Höchstfahrtanteilen, aber eben auch mit langen Transitanteilen, wo dann eben unterschiedliche Geschwindigkeiten gefahren werden müssen. Technisch gesehen ist es ja so, dass es Unterschiede gibt in der Nutzung von Gasturbinen und Antriebsdieseln. Also Gasturbine, viel Leistung, ein gutes Leistungsgewicht, aber eben auch ein hoher Kraftstoffverbrauch. Mhm. Antriebsdieselmotor hat eben ein höheres Leistungsgewicht, also sprich er ist an sich schwerer für weniger. Ich müsste, um einen Dieselmotor zu bauen mit der Antriebsleistung von der Gasturbine, würde ich die Baugröße um einiges überschreiten. Ja. Ne? So. Deswegen benutzen wir eben den Antriebsdieselmotor für die Transitphasen, deswegen auch hier die Kodak-Anlage. Ich kann mit einem Antriebsdiesel beide Wellenstränge betreiben und spare somit Kraftstoff und Betriebsstunden, weil ich ein Aggregat auslassen kann. Ja. In den anderen Klassen, 122, 23, ist das nicht so. Die haben zwei Antriebsdieselmotoren, die sie auch jeweils nur immer auf ihre Welle schieben können. Da müssen also immer beide Antriebsdieselmotoren laufen. Ja. Oder sie haben eine Welle nicht angetrieben. Ja. Wie stark sind denn die verschiedenen Aggregate? Also hier die Antriebsdiesel von MTU haben 7400 Kilowatt Leistung. Mhm. Wie groß sind die? Oder können wir die vielleicht nachher noch einen Blick drauf werfen? Wir können nachher noch einen Blick drauf werfen. Sind 20 Zylindermotoren mit einem Hubraum von 11,93 Liter pro Zylinder. Pro Zylinder? Macht also ein bisschen was. Ist eine Anlage, die ist Abgas-Turbo aufgeladen, also mit einer Registeraufladung. Ich habe 5 Ladergruppen mit jeweils Hochdruck- und Niederdrucklader, um eben bei der Baugröße in der Kapsel diese Leistung dann auch aus der Anlage rauszuholen. Mhm. Was haben die dann für eine Einspritzmenge? Ja, das ist natürlich so, kann man jetzt so nicht sagen, weil es ja immer davon abhängt, wie viel Leistung habe ich. Ja. Ich kann eben nur sagen, was der spezifische Kraftstoffverbrauch pro Stunde ist. Ich habe 272 Gramm Diesel pro Kilowattstunde. Okay. Das heißt, um jetzt einen verträglichen Wert daraus zu bekommen, müsste ich jetzt haben, die Leistung, die der Motor gerade abgibt. Das kann ich also machen, wenn ich jetzt sage, ich gehe von der Höchstleistung aus, dann wären es 7400 Kilowatt. Die würde ich jetzt in meine Gleichung mit reinpacken. Also meine 272 Gramm mal 7400. Dann das Ganze noch mal 60, dann kürze ich unten meine Stunde raus und dann hätte ich einen verträglichen Wert. Da ich jetzt aber keinen Taschenrechner am Mann habe, kann ich ihn da so nicht ausrechnen. Man kann jetzt so eine Hausnummer sagen, wenn ich die Anlage hier im Volllastbetrieb fahre, also das Schiff auf 29 plus Knoten hochfahre, dann verbrauche ich pro Stunde circa zwischen 10 und 11 Kubikmeter Kraftstoff. Okay. Das entspricht also 10.000, 11.000 Liter Diesel. Und wie lange könnte das Schiff fahren auf Volllast, bis es leer ist? Die Kapazität sind 660 Kubikmeter an Dieselkraftstoff. Das heißt, wenn ich das jetzt so hochplotte, so bummelig, nach ein bisschen was mehr als 48 Stunden hat sich das dann auch erledigt. Und die Turbine verfeuert auch den Diesel? Die Turbine verfeuert auch Diesel, also da gibt es keinen extra Kraftstoff für. Ja. Die Besonderheit, die ich an der Turbine habe, ich kann aber auch Flugkraftstoff darin verbrennen. Ja. Wir verbrennen hier ganz normal Dieselkraftstoff. Und die Turbine, die ist dann, wenn wir ja vorhin gesagt haben, sozusagen, wir fahren einfach nur langsam geradeaus, Dieselmotoren. Wenn man manövrieren will, ist die Turbine dann agiler, kann man die schneller hochfahren? Ist eher träger. Also die Gasturbine ist eher schwerer am Gas als der Diesel. Kommt aber dann ein bisschen brachialer, will ich es mal so sagen. Ja. Also wenn sie kommt, dann kommt sie auch. Also dann muss man das als Favio oben ein bisschen dosiert einsetzen. Ne? Mhm. Also träger im Ansprechverhalten, aber dafür ist dann auch was da, wenn sie dann da ist. Ne? Ja. Wir haben jetzt ja eben gesagt, hier Manöverbetrieb und der Einwellen- oder Einmotorbetrieb für den Transit. Ja. Mit der Kodak-Anlage geht natürlich auch mehr. Wenn ich bis 25 Knoten hoch beschleunigen will, treibe ich mit der Gasturbine das Verteilegetriebe und dann beide Wellenstränge. Und für die letzten 4 Knoten auf die höchste Geschwindigkeit von 29 plus Knoten zu kommen, brauche ich dann wieder beide Antriebsdieselmotoren. Die werden dann im entsprechenden Untersetzungsverhältnis zugeschaltet oder eingekuppelt, so dass ich dann eben für 4 Knoten mehr nochmal zweimal 7400 Kilowatt investieren muss. Das verhält sich ähnlich wie beim Auto, sprich CW-Wert, ne? Der Luftwiderstand steigt mit der Geschwindigkeit im Quadrat und so ähnlich verhält es sich eben mit Wasser auch. Ja. Deswegen, wenn ich am hinten raus noch richtig was haben will, muss ich auch richtig viel Leistung reinstecken. Ja. Was für eine Leistung hat die Turbine? Ich glaube, die Zahl hat 23.500 Kilowatt hat die Turbine an Leistung. Und der Herr Eckmüller hat schon gesagt, das ist ein Flugzeugtriebwerk einfach im Prinzip. Ja, das ist, genau, also viele Leute haben mit dem Begriff Gasturbine. Ne? Ja, ja. Also Gasturbine ist im Prinzip der Name des Verdichtungs- und Umsetzungsprozesses. Ja. Also sprich, die Turbine ist zweigeteilt. Der erste Teil verhält sich genauso wie eine Turbine, die unter dem Flugzeug hängt. Also ich habe vorne einen Verdichteranteil, sprich die Luft wird angesaugt und wird dann über einen Rotationsverdichter in verschiedenen Stufen bis hin zur Brennkammer auf die Verdichtung hochgefahren, mit der ich dann auch die Verbrennung einleiten will. Die Brennkammer, wenn dann die verdichtete Luft in der Brennkammer angekommen ist, wird dann eben über im Kreis angeordnete Einspritzdüsen Kraftstoff eingespritzt in der Brennkammer. Durch die Verdichtung hat die Luft in der Brennkammer eine relativ hohe Temperatur, sodass der Diesel als Selbstzünder sich umsetzt automatisch. Und dann durch die Expansion im Verbrennungsprozess geht also hinten raus der Abgasstrahl. Ja. Der treibt noch die verdichte Antriebswelle, also sprich, dass vorne sich da die Schaufeln auch drehen können. Ja. Aber der Rest geht dann eben als Nutzleistung oder als Gas, also als Nutzleistungsgas hinten raus. Ja. Das Flugzeug bewegt sich damit vorwärts. Ja. Nur wir müssten uns die Turbinen, ja, um das Prinzip aus zu verwenden, oben an Oberdeck hinstellen, was ein bisschen, naja, ich sag mal so, nicht ganz so schiffbaulich, nicht ganz so schön aussieht. Ja. Deswegen machen wir das anders. Wir haben dann hinten dran eine sogenannte Nutzleistungsturbine. Das heißt, der Abgasstrahl aus dem Gaserzeuger trifft auf die Nutzleistungsturbine und treibt diese dann eben an. Da kommt dann auch Strom raus zum Beispiel. Man kann damit auch, was man damit antreibt, ist letzten Endes egal. Mhm. Wir treiben damit eben das Verteilergetriebe. Ja. Ich kann damit aber auch einen Generator treiben. Ja. Ne, und könnte dann mit der Gasturbine Strom erzeugen. Ja. Das, was andere Nationen auch machen. Also andere Nationen verwenden andere Konfigurationen. Die verwenden zum Beispiel nur Gasturbinen. Die haben eine kleine für das langsame Fahren, haben eine große für das schnelle Fahren und haben Turbinen für die Stromerzeugung. Letzten Endes ist das eine Frage des Geldbeutels, wie ich das denn löse. Ne? Ja, ja. Die Wellen, das sind ja hinten dann die Schrauben dran. Ja. Wie groß sind die Schrauben? Wie schnell drehen die sich, dass man ein Gespür dafür kriegt? Also natürlich hängt von der Drehzahl ab, logischerweise. Also die maximale Drehzahl der Welle bei der Maximalleistung sind 120 Umdrehungen pro Minute. Mhm. Der Propeller, der da dran hängt, das ist ein Verschellpropeller, der einen Durchmesser hat von 4,50 Meter. Kriege ich gerade souffliert, also 4,50 Meter Durchmesser am Propeller. Wie schon gesagt, Verstellpropellereinrichtung, das bedeutet, dass wir keine Drehrichtungsumkehr haben von voraus auf zurück, sondern wir verstellen nur die Steigung. Klar. Wir haben ein großes Fenster für die Voraussteigung und ein kleineres Fenster für die Zurücksteigung. Mhm. Ja. Deshalb kann man wahrscheinlich auch relativ sozusagen in Anführungszeichen schlagartig bremsen, wenn man nicht den Motor andersrum laufen muss oder anders Richtig. Irgendwie umkuppeln, sondern einfach den Anstellwinkel verstellen. Also diesbezüglich sind die Werte relativ beeindruckend. Ich bin innerhalb von knapp 4 Minuten auf Höchstfahrt beschleunigt und dann innerhalb von 2 Schiffslängen auf 0. Das ist beeindruckend, ja. Es rappelt dann ein bisschen im Gebälk, aber es ist auf jeden Fall möglich. Es ist nicht ganz gut so für die Technik, also deswegen macht man das auch nicht oft. Ja. Aber wenn es eben die navigatorische Sicherheit erfordern würde, wäre es kein Problem, innerhalb von 2 Schiffslängen aufzustoppen aus Höchstfahrt. Ja, ja. Die Dieselmotoren sind da MAN, oder? Also nein, MTU. Sind MTU-Diesel. MTU. Ja. Okay, MTU, auch die Gasturbine ist General Electric, allerdings in Lizenz von MTU. Ah ja. Sozusagen hergestellt und getuned. Wissen Sie zufällig, wie das Flugzeugtriebwerk hieß, aus dem das Ding abgeleitet wurde? Also General Electric hat wahrscheinlich eine Standardturbine, die halt eben für verschiedene Verwendungszwecke modifiziert haben und wir haben halt eben die navalisierte Variante bekommen. Okay, egal. Und das kann ich nicht sagen. Also was ich sagen kann, ist, dass die Gasturbine in der Form, in derselben Bauart, in allen 3 Schiffsklassen verwendet wird. Es ist quasi so eine Art Chip-Tuning gemacht worden bei unserer, sodass wir eben die Gasturbine mit der größten Leistung hier eingebaut bekommen haben. Okay. Wir haben aber auch nur eine und die anderen haben wir eben auch 2. Mhm. Aber das ist begründet in der besonderen Art der Antriebsanlage, so wie ich es vorhin schon erwähnt habe, eben dieser Kodak-Antrieb. Ja. Ja. Wir haben jetzt angehalten, oder? Hier ist irgendwas auf Aus und auf Null gegangen. Ja, wir sind im Moment schon wieder dabei, die Anlage seeklar zurückzumachen. Wir haben mittlerweile festgemacht im Marinearsenal, sodass jetzt der Bildschirm zeigt hier die Darstellung der Gasturbine mit dem Wort nachkühlen. Das heißt, die Gasturbine hat sich knapp an ihre Selbsthaltungsdrehzahl gelaufen und jetzt wird quasi abgewartet, bis die Kerntemperatur in der Gasturbine einen bestimmten Soll-Unterwert erreicht hat. Und wird dann automatisch ausgehen, das sprich die Kraftstoffzufuhr wird abgedreht automatisch vom System und dann trudelt die Gasturbine aus. Ja. Sobald sie dann eine gewisse Enddrehzahl erreicht hat, wird die Welle der Gasturbine gebremst und die Gasturbine ist dann gestoppt und bleibt stehen. Okay. Und jetzt, wie vorhin von mir beschrieben, macht das, was sie soll. Sie zeigt Betriebswerte an, die nicht mehr der Norm entsprechen. Das liegt daran, dass wir eben seeklar zurückmachen. Und die Anlage zeigt mir das relativ deutlich, indem hier gelbe und rote Warnwerte hier anspringen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Okay. So, jetzt ist die Gasturbine ausgekuppelt und die Gasturbine stoppt, hier fährt die Drehzahl runter. War eben noch bei 5000, jetzt sind wir schon bei 1400. Ja. Und bei ca. 700 wird die Bremse eingehen. Ah, das ist die Bremse hier. Wird hier einrücken. Ja. Und dann ist dann der Stoppvorgang. Jetzt ist sie, da kommt es jetzt schon. Ja. Und jetzt kommt gleich die Bremse und dann ist vorbei. Ja. Ist die Gasturbine aus. Ja. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie hier quasi Ihr Standardding, habe ich Sie jetzt irgendwie, haben wir was vergessen? Wir sind noch nicht, eigentlich, jetzt haben wir ja nur die Antriebsanlage durchgenommen. Wir haben ja noch eigentlich so ein bisschen andere spannende Sachen. Also eine wäre jetzt noch schnell im Durchgang die Elektrotechnik. Ja. Habe ich ja vorhin erzählt, dass das mein Teilabschnitt ist mit 4 auch MTU Dieselgeneratoren, also sprich es sind ein bisschen größere LKW-Motoren, die haben jeweils eine Leistung von 1000 Kilowatt. Diese treiben dann wiederum einen Generator, der dann auch circa 1 Megawatt Leistung abgeben kann. erzeugt dabei ein 440 Volt 60 Hertz Versorgungsnetz sozusagen, mit dem wir das Schiff grundsätzlich versorgen. Das heißt, wir haben ein Versorgungsnetz, was durch das Schiff geht, einmal vom E-Werk 5 und einmal vom E-Werk 9. Das Ganze ist ein bisschen disloziert, um die Standfestigkeit zu erhöhen. Also sprich, wenn ich im Vorderschiffbereich einen Treffer habe, habe ich immer noch im Achterschiff das E-Werk 5 zur Verfügung. Jedes E-Werk für sich speist zwei große Sammelschienen ein, die durchs ganze Schiff gehen. In der Mitte können die auch noch gebrückt werden, sodass ich also verschiedene Schaltungsmöglichkeiten wählen kann. Im Falle eines Falles im Hafen zum Beispiel reicht mir ein Diesel aus, um das gesamte Schiff zu versorgen. Das wird eben durch diese Überleitung in der Mitte realisiert. Das heißt, das Schiff kriegt im Hafen üblicherweise keine Stromleitung angeschlossen, sondern macht seinen eigenen Strom. Es gibt nicht viele Häfen, wo wir das machen können. Es ist einmal drüben für die Einfahrt können wir das machen, hier im Arsenal können wir das machen, das werden wir auch heute Mittag noch machen, Landanschluss herstellen. Ja. Wir sind also Backbord, Steuerbord, Landanschluss mit jeweils 1200 Ampere ist möglich, uns zu versorgen. Das bedeutet, dass wir 6 Kabelsätze, A4 Kabel von Land an Oberdeck ziehen müssen und dann entsprechend an die Landanschlusskästen einschalten müssen. Umschaltvorgang findet vollautomatisch vom System statt. Ich sage, ich bin bereit, ich will jetzt umschalten auf Landanschluss, dann wird automatisch die Leistung vom, also die Phasen vom Generator werden an die Phasen von Land angepasst, sodass ein verlustloses Umschalten möglich ist. Also, dass ich nicht über die Dunkelphase umschalten muss. Ich kann hier ohne Verluste umschalten. Cool. Das ist ja, wie gesagt, die Grundversorgung, die ich hier habe. 3-Phasen-Drehstrom ist das. Ja? Im Schiff sind dann noch verschiedene andere Netze. Beispiel das Haushaltsnetz mit 220 Volt. Ich habe noch für die Waffenverbraucher 115 Volt, 400 Hertz. Also ich brauche auch eine 400 Hertz Versorgung. Für den Bordhubschrauber habe ich 28 Volt, brauche ich wieder was Eigenes. Und dafür sind im ganzen Schiff verschiedene Umformer und Transformatoren verbaut, die alle über Leistungselektronik dann von dieser Grundversorgung von 440 Volt, 60 Hertz, das entsprechend umwandeln, sodass dann eben auch die anderen Netze versorgt werden können. Interessant ist vielleicht noch die Notstromversorgung. Also es gibt diese ganze Anlage hier, Integrated Monitoring and Control System, sowie Notbeleuchtung, sowie Sprechstellen, also verschiedene Kommunikationseinrichtungen sind 24 Volt gepuffert. In jeder Abteilung gibt es dann entsprechende Batteriesätze, über die dann circa 2 Stunden noch eine Notstromversorgung möglich ist. Allerdings eben, wie gesagt, nur eine reduzierte, ich kann damit nicht alle Anlagen betreiben, sondern nur ausgewählte Verbraucher, die dann notstrommäßig noch abgedeckt sind. Der Hausmeisterbereich würde jetzt auch noch kommen oder fehlen. Dazu müssten wir einmal umschalten. Also Hausmeisterbereich ist ein bisschen aufgebohrt. Also die Hauptaufgabe von der Schiffsbetriebstechnik ist die Versorgung mit Kaltwasser. Also alle Anlagen, die hier verbaut sind und Wärme erzeugen, also Abwärme erzeugen, werden letzten Endes passiv über das Kaltwassersystem gekühlt. Kaltwasser wird erzeugt durch 4 Kaltwassersätze. Jeder Kaltwassersatz hat eine Leistung von 600 Kilowatt. Das sind große Kühlschränke, also sprich, da wird Kältemittel entsprechend verdichtet, gekühlt und beim Entspannungsprozess wird über Wärmetauscher die Kälte wieder an das Medium Frischwasser abgegeben. Das Frischwasser wird dann Kaltwasser und das Kaltwasser wird im Umlaufsystem durchs ganze Schiff gepumpt, wo dann an den entsprechenden Stellen die Verbraucher angeschlossen sind. Verbraucher sind beispielsweise die ganzen Lüftermodule, also sprich die Klimatechnik. Alle Lüftermodule trocknen die Luft, kühlen die Luft, befeuchten die Luft, wärmen die Luft, je nachdem, was eben gerade gefordert ist. Zudem wird die ganze Luft, die im Schiff verbraucht wird, von außen über Schutzluftgeräte angesaugt, indem ich dann Filtereinsätze einbauen kann, die mir also dann auch die Schutzluft erzeugen, also sprich Schutz vor atomarer, biologischer oder chemischer Belastung in der Luft, die wird dann eben dort rausgefiltert. Die ganzen Waffenverbraucher, also sprich die großen Radaranlagen, die Sie außen oben auf dem Schiff drauf sehen, die produzieren sehr viel Abwärme, die wird eben über das Kaltwassersystem aus dem Schiff geführt, um die Anlage an sich in dem Temperaturbereich zu halten, wo sie die ihre optimale Leistung abrufen kann. Dafür brauchen wir das Kaltwassersystem. Vorlauftemperatur, Kaltwasser liegt bei um und bei 7 Grad. Die Rücklauftemperatur, also wenn es quasi durch den gesamten Prozess oder Kreislauf durchgegangen ist, hat sie circa 13 Grad. Okay. Und diese 4 Grad Temperaturdifferenz wird dann in den Kaltwassersätzen runtergekühlt. Und da irgendwie mehr Wasser nehmen wir keine Option. Nein, Meerwasser ist deswegen keine Option, weil es zu korrosiv ist. Die Kaltwassersätze selbst werden aber über Seewasser zurückgekühlt. Ich habe erwähnt, dass es ein großer Kühlschrank ist. Ein E-Motor verdichtet mir das Kältemittel, so dabei entsteht Wärme. Diese Wärme führe ich über Seewasser ab. So, und damit habe ich dann dem Kältemittel die Energie zur Verfügung gestellt, die dann bei der Expansion des Kältemittels in Temperaturreduzierung umgesetzt wird sozusagen. Ja. Und diese Temperaturumsetzung, die wird an das Kaltwasser abgegeben, sodass dann alle Anlagen damit gekühlt werden können. Also wie im Atomreaktor, nur ohne Atom. Sozusagen. Ne? Und das, da ist natürlich auch der entscheidende Knackpunkt. Je kälter mein Seewasser ist, desto weniger Kaltwassersätze brauche ich. Also andersrum, wenn ich in warmen Gefilden unterwegs bin und auch die Kälteleistung zur Verfügung stellen muss, sind die nicht mehr so effektiv, weil das Temperaturdelta nicht mehr groß genug ist. Ne? Also muss ich dann eben mit mehr Kaltwassersätzen dasselbe erreichen. Ja. Okay, ich hatte erwähnt, dass das Kaltwassersystem mit dem Frischwassersystem gespeist wird. Wo kriege ich jetzt auf dem Meer Frischwasser her? Dafür haben wir zwei Frischwasserzeuger, die nach dem Umkehrosmose-Prinzip arbeiten. Ah, ihr macht also euer Nicht-Salzwasser selber. Wir machen unser Nicht-Salzwasser selbst. Okay. Prinzip ist hier, wie schon gesagt, die Umkehrosmose. Das heißt, die Anlage beaufschlagt Seewasser mit dem Druck von ca. 58 Bar. Das wird dann durch Filtermembranpakete gepresst und dann wird bildlich gesprochen aus dem Salzwasser das Frischwasser herausgepresst. Ja. Osmotisches Prinzip würde genau andersrum funktionieren, also der Konzentrationsausgleich vom Salzwasser zum Frischwasser. Wir machen es eben genau andersrum. Wir pressen aus dem Salzwasser das Frischwasser raus. Ja. Wir können am Tag ca. 40 Kubikmeter Frischwasser erzeugen, wenn beide Erzeuger voll laufen. Der Tagesbedarf der Besatzung, wenn alle da sind, also sprich 255 Mann an Bord sind, dann liegt der Tagesbedarf zwischen 25 und 28 Kubikmeter. Okay, also noch Reserven da. Ja, also Reserven sind da. Wir haben Frischwasserzellen mit einer Transportkapazität von 147 Kubikmeter. Also bummelig reicht das 7 Tage, ohne dass wir die Frischwassererzeuger laufen lassen müssen. Ja. Wir können auch Frischwasser von anderen Einheiten übernehmen, sodass wir im Falle eines Falles, wenn wir kein Frischwasser selbst erzeugen können, weil die Anlagen defekt sind, könnten wir auch neben einem Versorger herfahren und uns über eine Schlauchleitung, das sogenannte Replenishment at Sea, können wir Frischwasser und Kraftstoff auch über Schlauchleitung nehmen. Ja. Das Rohwasser quasi, also das, was aus dem Meerwasser rauskommt, wird dann noch aufbereitet. Es geht über Filteranlagen, Kiesfilteranlagen, Kerzenfilter, es wird begast, es wird über eine UV-Strecke geschickt. Und wenn das alles abgeschlossen ist und dann der pH-Wert auch erreicht ist, der Trinkwasserstandards entspricht, dann wird die Anlage auf Zelle geschaltet und fördert dann das erzeugte Wasser auch in die Brauchzelle, sodass wir dann davon duschen können, Zähne putzen und. Ja. Das ganze Frischwasser, was man dann verbraucht, muss dann auch irgendwo hin. Deswegen hat hier die Technik in den Platzbereich, in dem die zweite Gasturbine eigentlich hätte hin sollen, da ist jetzt unsere Abwasseraufbereitungsanlage hingekommen, die also den gesamten Raum da einnimmt, durch zwei Decks durchgeht und voll biologisch 35 Kubikmeter am Tag Brauchwasser reinigen kann und nach See abgeben. Mhm. Das Wasser, was dort gereinigt wird, sammelt sich zum einen aus den ganzen Toilettenabwässern, die aus der Hauptvakuumanlage kommen, sowie die Duschabwässer. Das Küchenwasser, was vorher von Fett getrennt worden ist, also da gibt es nochmal eine spezielle Anlage für, also die nennt sich Flotationseinrichtung, da wird über Luftgebläse das Fett aus dem Wasser getrennt, weil Fett und Bakterien vertragen sich nicht so prickelnd. Das abgeschiedene Fett wird mit der Nassmüllanlage nach außenbords gedrückt als Fischfutter. Das, also wir dürfen nach internationalen Umweltschutzbestimmungen außerhalb der 12-Meilen-Zone dürfen wir Nassmüll einfach außenbords drücken. Der Rest geht, wie gesagt, in die Abwasseraufbereitungsanlage. Das sind zwei große Tanks, die mit Bakterien belebt sind. Große Luftgebläse versorgen die Bakterien mit Umgebungsluft, sodass sie ihren Sauerstoff daraus ziehen können. Die arbeiten sich dann eben durch das Abwasser. Mehrere Filtertreppenstufen schicken das dann in verschiedene Tanks, bis wir letzten Endes im Nachklärbecken landen. Von der Nachklärung geht das Wasser nochmal über eine UV-Strecke und nach der UV-Strecke in den sogenannten Absteuertank. Und im Absteuertank, wie gesagt, 35 Kubikmeter täglich wandern dann so wieder ins Seewasser. Ja. Könnt ihr also sagen, dass wir einen vollgeschlossenen Kreislauf haben von der Frischwassererzeugung bis wieder hin zur Rückführung des Brauchwassers. Ja, okay. Umweltschutzanlagen sonstiger Art an Bord sind verbaut noch, ist ein Bilgenwasserentöler. Also alles Wasser, was in den Betriebsräumen, in den Bilgen anfällt und ölhaltig ist. Und das ist es im Betriebsraum, weil immer irgendwo Kraftstoff oder Öl unten anfallen. Und dieses Wasser wird zentral in der Bilgenwassersammelzelle gesammelt und geht von dort aus über den Bilgenwasserentöler. Das ist ein Keramikfiltersystem. Die Poren der Keramikröhren sind so klein, dass eben nur Wasser austreten kann. In der Mitte bleibt also ein Filterkuchen übrig. Also sprich, die Lösung in der Bilgenwassersammelzelle wird immer dicker. Das Wasser wird nach außen weggepresst und es bleibt mir dann irgendwann ein ölhaltiger Schlammbrei übrig, den ich dann bei Gelegenheit, wenn die 18 Kubikmeter Bilgenwassersammelzelle irgendwann voll sind, muss ich den im Hafen eben über eine Schute abpumpen lassen und dann wird es eben der Sondermüllentsorgung zugeführt. Ja. Wir geben aber außerhalb der 12-Meilen-Zone darf man bis zu 15 Parts per Million an Öl einführen. Also sprich, auf 1 Million Tropfen Wasser dürfen 15 Tropfen Öl sein. Mit unserer Anlage machen wir 0 Parts per Million. Mhm. Also wir können völlig ölfreies Wasser nach See abgeben. Cool. Mhm. Aber das dürfen wir machen wir trotzdem nur außerhalb der 12-Meilen-Zone, also in internationalen Gewässern sozusagen. Kein Ärger einhandeln. Ja. Okay. Ja, das war so der Hausmeisterbereich. Ja. Ist ja interessant, was man auf so einem Schiff alles tun muss. Ne? Also ich meine, an Antrieb, da denkt man ganz offensichtlich, klar. Aber an diese ganzen anderen Themen, die sind irgendwie, ja, wenn man drüber nachdenkt, klar. Aber einen großen Bereich haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, das hier Feuerlösch-Thematik. Also sprich, fast alle an Bord sind dann nebenher noch in Zweitfunktion in irgendeiner Form Feuerwehrmann. Zumindest haben sie alle mal die Ausbildung genossen, ob sie dann auch tatsächlich so eingesetzt werden. Ja. Das hängt dann von der Gesamtorganisation Schiff ab. Grundsätzlich ist hier im Schiff aber ein Seewasserfeuerlöschsystem verbaut. Ich habe insgesamt 11 Feuerlöschpumpen, wobei eine ist eine Dieselfeuerlöschpumpe. Die anderen sind eben elektrisch. Eine Pumpe läuft immer und versorgt das Feuerlöschsystem mit einem Grunddruck, der um und bei 11 Bar liegt. Sobald ich irgendwo Abnahme habe, also sprich irgendwo ein Feuerlöschstutzen aufgegangen ist, merkt das System das an dem entsprechenden Druckabfall und schaltet automatisch nach Prioritäten geordnet weitere Feuerlöschpumpen zu. Mhm. Das reicht, es ist sogar so weit aufgebaut, dass ich abteilungsautark, also sprich in den großen Abteilungen, habe ich auch eine Feuerlöschpumpe zur Verfügung. Mhm. Ich bin aber auch in der Lage, aus den angrenzenden Abteilungen das System fremd einzuspeisen oder die Abteilung sozusagen fremd einzuspeisen. Ja, ja, ja, ja. Sonstige, also Sonderfeuerlöschanlagen an Bord gibt es auch mehrere. Wir haben zum einen die Kapseln, also alle Anlagen sind gekapselt. Antriebsanlage, also Antriebsdiesel, Gasturbine, die E-Diesel sind alle gekapselt. Diese Kapseln haben eine CO2-Anlage. Mhm. Das heißt, automatisch, wenn in der Kapsel ein Flammenmelder und ein Temperaturwächter anschlägt, dann wird automatisch die CO2-Beflutung ausgelöst. Dadurch, dass es in der Kapsel ist, tritt kein CO2 in den Betriebsraum aus. Ich habe also keinerlei Gefährdung für Personal oder ähnliches. Ich kann also sofort im Anschluss an die Auslösung CO2 mit der Schadensaufnahme oder Schadensbehebung quasi fortführen. Ja, Sollte es doch dazu gekommen sein, dass ich einen Betriebsraumbrand habe, haben wir noch eine zweite Sonderfeuerlöschanlage, das ist die sogenannte Druckschaumanlage. Wir verwenden also Seewasser in Mischung mit unserem Schaummittel, welches dann durch Rohrleitungen gepresst wird und anschließend an Schaumdüsen rausgepresst wird mit dem Druck, der hier ansteht, sodass dann in Verbindung mit dem Schaum ein feiner Nebel entsteht. Mhm, ja. Dadurch, dass wir diesen Nebel mit dem Schaum zusammen haben, wird das Feuer oft direkt erstickt, weil dieser Schaum die Eigenschaft hat, Sauerstoff wegzunehmen vom Feuer. Das Wasser, was in dem Schaum schon mit drin ist, hat gleichzeitig den Effekt, dass der Raum sofort runtergekühlt wird. Ja. Wasser hat ja mit den höchsten Wärmekoeffizienten oder den höchsten Wärmekoeffizienten, sodass also die Energie des Feuers, also die Wärme, sofort weggenommen wird. Ja. Dadurch entsteht natürlich Wasserdampf. Der Wasserdampf wird über Überdruckklappen an Oberdeck abgegeben. Aber ich kann eben sofort nach Einsatz der Druckschaumanlage beginnen, den Raum zu betreten. Wenn ich andere Sonderfeuerlöschanlagen habe, wie Halon oder CO2, muss ich erst warten, bis der Raum abgekühlt ist, um Personal in den Raum zu schicken, um Schadensaufnahme oder Schadensbehebung zu betreiben. Ja. Das waren so die wichtigsten Feuerlöscheinrichtungen, die wir hier so. Und wie wir vorhin schon gehört haben, wird auch regelmäßig geübt. Heute war noch keine Feuerwehr. Heute war noch keine. Also kommt die noch. Ja. Okay. Eigentlich täglich. Ja, ja. Außer es gibt bestimmte Umstände, die das nicht erlauben. Ja, also im Großen und Ganzen, natürlich haben wir jetzt mit Sicherheit irgendwo noch das eine oder andere Detail vergessen, aber ich denke, so der grobe Hauptabriss, den haben wir jetzt durch. Wunderbar. Dann bedanke mich ganz furchtbar, dass ihr fürs Mitmachen. Bitte, Dankeschön. Dafür nicht. Ich habe inzwischen übrigens mal nachgeschaut, diese Gasturbine, diese LM2500, ist in der Luftfahrt unter dem Namen CF6 bekannt und tatsächlich in sehr, sehr vielen Verkehrsflugzeugen im Einsatz, darunter die DC-10 und diverse Versionen der Boeing 747. The pilot heard the bulletin, he panicked and flew off again, stranding 3 Americans. Stranded and in disarray, an hour short of New Year's Day, there came shouts and smoke from far away. They wandered to the marketplace in search of food, a friendly face, some comfort in this city far from home. The stalls were closed, the streets were bare, they met a drunken padre there, said the rebels held Cathedral Square. Yeah. 5, they begged a ride to safety down the mountainside. Crowded in and fled the riots. The city's roar soon fell away. The clock of startled hens beneath the hay. The grind of gears, the sway of stars. They thanked him as the night rolled past. The campesino laughed and with his finger drew a circle on the seat. It's like sitting around a fire. You can't see the faces of the people. Sitting on the farthest side, you can only feel the heat. Yeah. Sliver slipped into a quiet river. Cattle lowed and huddled on the shore. The village slept, the indigenous dreaming off the Kenya rose and marigold, Naranja and the haze of Copan. I have two souls, one which wanders. You're standing on the other one. The rain that fell upon my father is the river of my sons. And sure as this new day will dawn, when the military comes, tell them this is our home, the road we're ever on. Wir sind jetzt in die Maschinenräume gegangen und haben uns Antrieb und Stromgeneratoren, Rudermaschine sozusagen live angeschaut. Die Aufnahmen, die dabei entstanden sind, sind von der Qualität her nicht ganz so toll, weil dort natürlich massive Lüftungsgeräusche und andere Lärmquellen sozusagen da waren. Wer das hier jetzt gerade in einer lauten Umgebung anhört, der sollte vielleicht einfach circa 10 Minuten vorspulen und den Teil vielleicht überspringen. Aber es ist durchaus nochmal interessant. Hauptbootsmann Becker, der Getriebemeister der Fregatte Hamburg. Alles klar, das heißt, Ihre Aufgabe ist das Wohlergehen nicht der Maschine, sondern nur des Getriebes. Nein, das unterteilt sich nicht so strikt. Wir arbeiten alle zusammen, es ist nur eben ein Dienstpost, mit dem ich zuweisbar werde. Alles klar. Das hier ist der Motorenraum. In diesem Raum sind untergebracht 2 Antriebsdiesel und die gesamten Peripheriegeräte dafür. Alles, was man braucht, um diesen Diesel halt zu betreiben. Kraftstoffzufuhr, Luftzufuhr und Wasserkühlung. In meinen Kapseln hier unten sind die Diesel jeweils eingekapselt, um gleichzeitig Geräuschminimierung und die Feuerlöschmöglichkeiten sicherzustellen. Sollte es hier zu einem Brand kommen oder dergleichen, kann das Ganze CO2 beflutet werden, um dann eben direkt zu löschen. Okay. Das ist dann eben der eigentliche Motor. Motorbereich. Okay. Wow, ist noch gut warm. Ist jetzt aber schon aus, seit wir angelegt haben, oder? Der ist, genau. Der war die ganze Zeit, nee, der ist ja noch gar nicht betrieben worden. Wir hatten Backbord am Laufen und Steuerbord ist jetzt die ganze Zeit aus gewesen. Das ist nur die Restwärme der Vorwärmung. Ah ja, okay. Das heißt, der wurde mit vorgewärmt, aber nicht eingeschaltet. Genau. Und der Motor ist, nur damit wir so einen Eindruck vermitteln können, etwa 5 Meter lang und sagen wir 2,5 Meter breit. Der Raum ist im Normalbetrieb nicht besetzt, wird alle 4 Stunden nur durch die Ronden begangen. Und dann im Gefechtsdienst ist hier unten der Motorenmeister mit 2 Unteroffizieren und einem Mannschaftsdienstgrad als Gefechtsraumbesatzung, um das Ganze eben vor Ort zu steuern, wenn externe Ausfälle sein sollten, beziehungsweise Sofortmaßnahmen ergreifen zu können, in dem Moment, wo hier unten Wassereinbruch oder Brandereignisse stattfinden. Und dann zum Beispiel da hinten ist die Feuerlöschpumpe noch runtergebracht, direkt unter uns das Haupttragelager, alles Bereiche, die dann eben gleichzeitig mit überwacht werden, um den Vortrieb sicherzustellen. Das heißt, das gesamte Motormanagement sozusagen geht direkt aus dem Leitstand, den wir ja vorhin schon gesehen haben, über die Sensoren. Das geht so weit da oben, bis da ein Ausfall ist und das Ganze wird dann wieder hier hingezogen, um hier meine Steuerung zu jeder Zeitpunkt sicherstellen zu können. Ja. Oh ja. Die Welle ist jetzt hier einmal gekapselt, damit das Ganze eben, wenn sie sich drehen sollte, oder im Betrieb, im Fahrbetrieb, mit keiner reingeraten kann, sie hier einmal ummantelt, dass nur dieses kurze Stück hier frei ist, wo es unwahrscheinlich ist, dass einer reingerät. Und hier vor uns sehen wir das Hauptdrucklager. Und da wird die gesamte Kraft, die die Welle am Propeller hinten erzeugt, hier auf den Schiffskörper übertragen mit Vortrieb ist. Deshalb sind da auch schätzungsweise 20, 4 cm Durchmesserschrauben drin, die die Kraft übernehmen. Richtig. Und dann das Ganze eben hier über diese Lagerung auf das Fundament gebracht. Und über diese schweren Seitenverstrebungen hier wird das Ganze dann übertragen. Etwa 25 Meter in die Richtung. Und wo ist das Getriebe bzw. die Welle vom Motor direkt? Da gehen wir jetzt drüber, das ist noch mit einer anderen Abteilung. Das hier ist jetzt Getrieberaum 7S0. Hier wird die gesamte Antriebsleistung zusammengefasst und auf die Welle übertragen. Steuerbord und Backbord Hauptgetriebe und das Verteilergetriebe. Die beiden Hauptgetriebe wiegen etwa 40 Tonnen. Das Verteilergetriebe hat ein Gewicht von etwa 35. Die Welle läuft durch die Schottwand in den Getrieberaum rein, wird hier auf das Getriebe übertragen und geht dann über die eigentliche Welle wieder raus. Darum haben wir hier nur die Antriebswelle, wo dann eingekuppelt und ausgekuppelt werden kann. Die Welle an sich ist starr mit dem Hauptgetriebe verbunden und alle anderen können dann jeweils zugekuppelt werden. Das heißt also, die Aufgabe des Getriebes besteht im sozusagen Selektieren der Motoren. Eine Übersetzung, wie bei einem Auto, gibt es da nicht so gangschaltungsmäßig. Es gibt auch Gangschaltungen hier drin, nicht im Sinne von einem Auto, ich schalte hoch. Ich habe 2 Möglichkeiten zu schalten. Einmal, um den Betrieb eines einzelnen Anlagenanteils zu gewährleisten, also vom Antriebsdiesel auf das Getriebe, auf die Welle und dann einmal, um alle Aggregate gleichzeitig da drauf zu bringen. Das ist der zweite Gang. Damit kann ich die Gasturbine aus 8 auf das Verteilergetriebe leiten, das auf das Hauptgetriebe und parallel dazu kommen die beiden Antriebsdiesel aus 6, wirken auf das Hauptgetriebe, das Ganze geht dann gesammelt auf die Welle drauf, um eben maximalen Vortrieb zu erzeugen. Okay, und ich kann die beiden Propeller auch komplett auskuppeln, sodass sie sich quasi frei im Wasser drehen. Weiß nicht, ob man das braucht. Kann man auch, die sind komplett freidrehbar. Ich muss die Kupplungen nur alle öffnen, dann bleibt die Welle stehen, beziehungsweise bei höheren Geschwindigkeiten kann ich eine Segelstellung einnehmen, um das Ganze dann mitzudrehen, um den Vortrieb zu erleichtern, wenn zum Beispiel ein Teil des Getriebes ausgefallen sein sollte, dass es nur leer für sich mitdreht. Okay, schon alles sehr massiv hier. Muss sein. Ja, ja, klar. Hier geht die meiste Kraft durch. Ja. Und hier ist richtig Action drin. Ja. Ja. Ist hier deutlich wärmer, wenn das Schiff fährt? Ja. Das ist jetzt hier wirklich Ruhebetrieb, hier ist gar nichts los. Sobald wir jetzt in wärmere Regionen kommen, würde ich mal sagen, sind 30, 40 Grad hier normal. Was wir jetzt hier an Lärm hören, ist die Belüftung, die Klimaanlage. Das ist alles nur Belüftung ohne Getriebe. Wäre das Getriebe, dann kann man sich hier nicht mehr verständigen. Ja, klar. Das hier ist jetzt der Turbinenraum, 8S0, Gasturbine. Von der Mitschiffslinie aus gesehen auf Backbordseite ist dieses angesprochene Flugzeugtriebwerk. Ja. Die ist hier auch eingekapselt, wieder Geräuschminimierung und Brandschutz. Weil sonst wäre das die Geräuschkulisse eines startenden Flugzeuges. damit wäre der Raum nicht bedienbar. Ja. Noch dazu sind extrem hohe Temperaturen hier unten. Die Gasturbine hat eine Nutzleistungsturbine. Etwa 380 Grad. Also bis 400 Grad geht das, ja. Soll aber nicht gemacht werden. Und darum muss hier separat gekapselt werden, sonst könnte man hier unten gar nicht arbeiten. Im Vollast sind einzelne Bauteile durchaus rot glühen. Das heißt also, die Turbine erzeugt zum einen natürlich Abgas, logisch. Das, was beim Flugzeug der Schub ist, der wird hier nicht genutzt. Richtig. Geht oben raus. Und zum anderen letztendlich die Welle, die dann über diverse Untersetzungen auf die Welle, auf die Antriebswelle, über die Getriebe, die haben wir gerade gesehen, umgeleitet wird. Genau so. Was macht man denn, wenn so ein Diesel oder die Turbine so kaputt ist, dass man sie wechseln muss? Wir sind hier ja wirklich ganz unten im Schiff. Kriegt man die jemals wieder raus? Die Gasturbine kann zum Beispiel über den Ansaugschacht und den Abgasschacht rausgezogen werden, indem sie in der Mitte zwischen Gaserzeuger und Nutzleistungsturbine getrennt wird. Der vordere Teil geht durch den Ansaugschacht und der hintere Teil geht dann raus durch den Abgasschacht. Für den Antriebsdiesel ist es etwas schwieriger. Da ist ein Ausbau auf diesen Schiffsklassen hier gar nicht vorgesehen. Der Diesel soll die gesamte Betriebszeit hier unten drinnen bleiben. Okay. Hier drin ist jetzt die eigentliche Gasturbine. Und im Flugzeug noch das Ganze aufgrund von Strom und Strömlinienform. Rundumbaut. Hier ist das egal, hier kommt ein viereckiger Kasten drum, ist einfacher. Ja. Und ich kann mich hier drin besser bewegen. Durch diese Zugangsluken hier betrete ich die Kapsel zum Beispiel für Wartungsmaßnahmen. Das Ding wird dann geöffnet und ich kann darin arbeiten. Was eben schwierig möglich ist, wenn ich jetzt die gesamte Verkleidung abbauen muss. Ja, ja. Wissen Sie zufällig, unter welcher Bezeichnung die Turbine im Flugzeugbau verwendet wird? Flugzeugbau ist mir das auch unbekannt. Ich habe mir sagen lassen, die DC-10 soll die gleichen haben. Ah ja, okay, alles klar. Das muss man aber nochmal nachschlagen, das ist in unseren Unterlagen so nicht vermerkt. Okay. Offizielle Bezeichnung für die Gasturbine ist LM2500. Ja, das ist definitiv keine Bezeichnung für eine Flugzeugturbine, die ich kennen würde. Das ist halt eine modifizierte Ausführung einer Flugzeugturbine. Einige der Anschlüsse hier dran sind zum Beispiel aus dem Flugzeugbau übrig geblieben und hier einfach nur blind gesetzt. Aber man sieht schon, ne, die Kapsel hier ist ja ungefähr genauso groß wie die vom Diesel. Die ist sogar noch größer. Okay, aber die Turbine an sich ist deutlich kleiner und sie hat das 4-3,5-fache an Leistung. Richtig. Das ist eben dieses, was der Eo schon mal angesprochen hat, eben dieses Verhältnismäßigkeit, Kraft und Größe. Es wäre viel aufwendiger, einen Dieselmotor von ähnlicher Leistung hier einzubauen. Ja, klar, ja. 9S0 und hier steht dann eben die E-Diesel als wesentlich kleinere Ausführung wie die Antriebsdiesel. Grundprinzip ist dasselbe, nur wird das Ganze dann eben hier nicht auf ein Getriebe übertragen, sondern geht nur auf einen Generator mit einer konstanten Drehzahl, wo das Ganze dann für die Energieverteilung genutzt wird. Hat mich erstaunt, dass hier nicht über eine Lichtmaschine vom Antriebsaggregat Strom erzeugt wird. Ist auf diesen Schiffen nicht vorgesehen, weil das hier auch ein Tagessystem ist. Nehmen wir, wo ich eine Lichtmaschine benutze, müsste ich immer wieder den Motor laufen lassen. Und so kann ich auch längere Stillstandszeiten hinnehmen. Andere Nationen fahren das zum Beispiel im Milchbetrieb. Das sind dann auf die Welle bzw. auf die Motoren der Antriebsanlage nochmal zwischengeschaltet, die Generatoren. Nur müssen die halt dann Betriebsstunden mit den Hautaggregaten sammeln. Und das sparen wir uns dann hier durch. Das ist jetzt 1 Papa 0, Rudermaschinenraum. Hier ist die eigentliche Ruderanlage mit den beiden Motoren, Rudermaschine 1 und 2 ausgelegt. Der Schaft, den Sie vorne in der Mitte sehen, da drunter hängt, das Ganze führt sich jetzt bis nach unten durch. Daran hängt dann direkt das eigentliche Ruderblatt. Das Schiff hat nur ein einzelnes Ruderblatt, nicht wie das auf großen anderen zivilen Einheiten ist, 2. Und hat dann hier eben auch Steuerungsmöglichkeiten, dass ich das Ganze nicht nur von der Brücke steuern kann, sondern selbst wenn der gesamte obere Bereich beschädigt oder ausgefallen sein sollte, kann ich hier unten die Anlage ganz normal lenken. Ich brauche nur jemanden, der mir oben sagt, wo ich entlang fahren muss. Ja. Okay, wie hoch über dem Wasser sind wir hier jetzt noch? Also quasi wie lang ist diese Welle oder dieser Schaft? Der Schaft müsste etwa 5 bis 6 Meter lang sein. Und wir sind jetzt hier etwa auf Höhe Wasserlinie. Also hüfthoch müssten wir jetzt im Wasser stehen. Hauptabschnitt 100 zu 1, schon bei der Aluminium-Pubik. Wie viel kW oder PS hat die Rudermaschine, der Motor? Ich kann ihn in PS nicht umrechnen. 300 Bar Pumpendruck. Ach, guck an. 1800 Umdrehungen macht der Motor selber. Kommt aus der gleichen Stadt wie ich. Voll Turbo, Heidenheim. Die sagt immer so schön, die Welt ist klein. Ja. Die Welt ist ein Dorf. So, ich muss gucken, 102 habe ich hier drauf, der Motor. Und der ist ein Elektromotor jetzt. Das ist ein E-Motor, der wird dann eben eingespeist. Ja. Und betätigt dann über die Welle, die hier drunter ist, die eigentliche Steuerölpumpen, die dann den Druck in das Ölsystem bringen. Das ist hydraulisch, das ist das genau. System. Okay. Das ist eben selber hydraulisch, der Druck wird eben nur erzeugt durch die E-Motoren, weil es eben die kleinste Baumöglichkeit ist für sowas. Naja. Ja. Die Korporationsführer der Hauptabschnitte 100 bis 600 zur Wache. Bedienung ist dann hier möglich, einmal über dieses Handrad, einmal über den Tiller und dann nochmal über eine Handbedienung, die aber menschlich sehr aufwendig ist, beziehungsweise, wenn ich aufwendig falsch ausdrücke, ich mache die Besatzung schnell müde. Ich brauche dann hier unten so 10, 12 Mann stehen, die sich dann alle paar Minuten ablösen, weil die dann hier wirklich diese ganze Kraft auch aufpumpen müssen. Ah, okay, das heißt, die betätigen nicht über den Hebel des Ruders, sondern die machen über eine Handpumpe den Öldruck. Richtig. Und dann stehen die da wie beim Skifahren, haben zwei Stöcke in der Hand und müssen das Ganze dann von Hand pumpen. Was ja auch nochmal deutlich macht, dass das Schlimmste, was einem Schiff passieren kann, ein Ruderversagen ist, weil man sich nicht mehr in die richtige Richtung drehen kann, um entsprechende Wellen auszuhalten. Kann man das so sagen? Richtig, aber dafür ist das Zweiwellenschiff, was wir ja auch sind, noch in der Lage, einen Grobkurs über die Wellenanlage zu halten. Weil der Ruderversager an sich ist etwas, was dann ja auch eine eigene Rolle an Bord hat. Und dann wird sofort hier der E-Meister runtergehen vor Ort, um das Ganze live zu überwachen. Es kommt direkt Personal hier runter, um eben sofort die Anlage vor Ort weiterzufahren. Und es wird direkt priorisiert eine Störungsursache betrieben. Gerade für ein Kriegsschiff ist Wendigkeit das höchste Gut. Ja. Weil sonst können wir auf nichts mehr reagieren, was von extern kommt. So viel zu den Maschinenräumen und überhaupt den Maschinen. Was ist natürlich noch fehlt, wir haben das Gehirn, die OPZ gehabt, wir haben das Herz, den Leitstand gehabt. Was noch fehlt, sind die Augen, also sprich die Brücke. Die haben wir uns als nächstes angeschaut. Okay, wir sind jetzt hier in der Brücke und unterhalten uns mit Obozmann Trautmann. Und Sie sind hier der zweite Navigationsmeister. Was heißt das konkret? Was ist Ihre Aufgabe? Navigationsmeister? Zweite Navigation, also Navigationsmeister allgemein heißt, ich bin dafür verantwortlich, dass das Schiff sicher von A nach B fährt. Man kann sich das vorstellen, ich mache die Planung der Routen. Jedoch ist das nicht so einfach wie beim Autonavigationssystem, wo man einfach eingibt, ich fahre von A nach B und berechne mir die Route. Da im Seeraum mehr oder beziehungsweise auf dem Ozean mehr oder weniger freie Routenwahl ist, bis auf halt gewisse Sachen, wo man darauf achten muss, was Untiefen sind oder Leuchttürme oder sowas. Aber ansonsten ist es in der Regel freie Wahl. Mhm. Und aufgrund dieser Tatsache muss halt die Route ganz genau geplant werden. Abhängig von gewissen Faktoren, Tiefgang des Schiffes und so weiter und so fort. Und welche Hilfsmittel haben Sie da jetzt konkret zur Verfügung? Also ich stelle mir vor, es gibt sicherlich irgendwelche Seekarten, die waren früher mal auf Papier, heute wahrscheinlich nicht mehr. Also wie gehen Sie da vor? Welche Hilfsmittel elektronischer Art haben Sie da? Genau, also als Hilfsmittel erstmal für die Planung habe ich meine ACTIS. ACTIS kann man damit beschreiben als elektronisches Navigationssystem. Ist halt wie schon gesagt im Auto, früher gab es die Straßenkarte, das war bei uns damals die Papierseekarte. Heutzutage gibt es bei uns die ACTIS, was im Auto das Navigationssystem ist. Und ja, dann wird halt wo fährt man hin, gucken wir am besten, wie wir dort am besten hinkommen. Was natürlich sehr wichtig ist, noch auch den Zeitplan mit zu beachten, dass wir halt, sagen wir mal, die Geschwindigkeit vom Schiff nicht allzu hoch wird. Maximal 30 Knoten können wir fahren. Ja. Bloß, dann kommen halt noch gewisse Übungen, Manöver mit dazwischen. Und aufgrund dieser Tatsache muss man halt auch dann den Zeitplan, dass man halt auch rechtzeitig einläuft. Ja. Ja, dann wird erstmal geguckt, wo wollen wir hin, wird dann erstmal grob vorgeplant, ja gemäß der Kollisionsverhütungsregeln, also quasi die Straßenverkehrsordnung für die Seefahrt. Und ja, dann wird der Plan erstmal grob abgesteckt und je nachdem, was dann noch dazwischen kommt an irgendwelchen Manövern, wird dann halt noch mit einberechnet und dann wird die Route erstmal grob geplant. Was noch erstellt werden muss, ist für jedes Revier, wo wir hinfahren, eine Einlaufberatung. Das heißt, dass der wachhabende Offizier genau Bescheid weiß, wenn er dorthin fährt, auf was für Sachen er achten muss. Also Sie erklären dem, auf was er achten muss, weil Sie derjenige sind, der sich da auskennt. Habe ich richtig verstanden? Erklären in dem Sinne, ja, kann man so sagen. Ich würde es mehr ausdrücken als unterstützen. Okay, ja. Da wir die Unterlagen haben, stellen wir die mit zur Verfügung und unterstützen natürlich auch, helfen natürlich auch mit, falls es dort Probleme gibt. Dass der WO, wachhabende Offizier, der dann halt das Schiff steuert in diesem Moment, dass er dann weiß, Strömung, Windverhältnis, auf was er achten muss. Dann wird die Route natürlich dann halt den Kommandanten vorgestellt. Der Kommandant muss natürlich alles absegnen, logischerweise. Ja. Und dann werden halt noch diverse Vorbereitungen getroffen. Ja, wie soll man sagen, wir fahren einmal, fahren wir ganz normal, als wenn wir jetzt ganz normale Sichten haben. Also ohne Einschränkungen durch Nebel etc. Ja. Der wird ganz normal gefahren in der in Küstennähe optisch, das heißt, es wird ganz normal gepeilt. Rausgeguckt. Genau, rausgeguckt und geguckt, was halt, wo die Leuchttürme sind. Aufgrund der Leuchttürme, die halt auch in der Karte verzeichnet sind, wird dann die Positionsbestimmung gemacht. Und es gibt halt noch die zweite Möglichkeit, wenn halt wirklich schlechte Sichten sind, dann muss das Radar vorbereitet werden. Kann man sich in dem Sinne so vorstellen, man hat jedes Objekt, was irgendwie, sagen wir, feste Objekte, Leuchttürme zum Beispiel, hinterlässt einen Blip in dem Sinne auf dem Radar. Und auf diesen Blip wird dann abgesetzt, wenn ich dann parallel fahre, wie weit kann ich halt mich von diesem Blip in dem Sinne entfernen. Ja. Und das ist halt was auch noch, was dann halt für schlechtere, also für Nebel zum Beispiel, für Nebelfahrt vorbereitet wird. Ja. Und auf diesem ACTIS, da kriege ich ja wahrscheinlich eine elektronische Karte mit den entsprechenden nautischen Informationen, gehe ich mal davon aus. Genau, genau. Und die Radardaten, werden die dann da integriert, sodass auf dem ACTIS einfach meine Position angezeigt wird, oder ist das ein separates System und ich muss als Mensch hier quasi manuell das zusammenführen? Also offiziell ist es so angedacht, dass halt auf der ACTIS komplett alles miteinander verknüpft ist. Mhm. Das heißt quasi, ich habe die elektronische Papierseekarte oder die elektronische Seekarte in dem Sinne. Ja. Papierseekarte ist es ja nicht mehr. Ich habe die elektronische Seekarte, habe dann noch meine Radarkontakte mit dazu, habe dann logischerweise klar meine Schiffseigensymbol drauf. Ja, GPS-Daten wahrscheinlich auch, genau, die Position. Genau, genau. Und kriege halt aufgrund dieser Tatsache, würde ich alles zusammenkriegen. Bei uns ist es halt so, die Radargeräte sind nicht mit der ACTIS gekoppelt, aufgrund der Tatsache, dass halt zwei verschiedene Hersteller und der Kostenaufwand ist natürlich, werden natürlich immens, diese beiden Geräte dann miteinander zu koppeln. Okay. Aber prinzipiell ist es eigentlich so angedacht, ja. Okay. Wenn ich jetzt da irgendwo hinfahre, muss ich da eine Art, also ich nenne mal den Begriff aus der Fliegerei, Flugplan aufgeben, dass ich quasi sage, ich komme heute an den Hafen und ich möchte dann und dann anlegen. Muss ich da Freigaben holen, auch auf offener See, oder kann ich quasi hinfahren, wo ich will, solange ich mich an diese Verkehrsregeln halte? Könnte man in dem Sinne prinzipiell schon. Problem ist halt, ja, jeder Staat hat eigentlich seine Hoheitsgewässer. Es gibt gewisse Bereiche, was zum Beispiel jetzt die Straße von Gibraltar ist, wo man sich nicht explizit anmelden muss, weil es halt der zivile Seeverkehr keine andere Möglichkeit hat, als dort durchzufahren. Wenn man jetzt wirklich nochmal halt direkt in den Hafen einlaufen möchte oder halt in Hoheitsgewässern von anderen Staaten eine Übung machen möchte oder sowas, braucht man die Genehmigung von dem Staat logischerweise. Ja. Weil sonst, ja, Verletzung von Hoheitsrechten und das wäre dann nicht ganz so toll. Aber es ist dann tatsächlich so, dass die Schiffe im Prinzip alle autonom fahren, auf ihre eigenen Sensoren basierend und nicht so wie im Luftverkehr, dass da die Fluglotsen gibt, die alle irgendwie sehen und allen sagen, du flieg jetzt mal nach links, weil da kommt einer entgegen. Normal auf freien Seeraum ist es so, ja. Es gibt allerdings in Küstennähe gibt's Überwachungsstationen, die den Seeverkehr überwachen. Die haben halt, sag ich mal, auch Radargeräte in dem Sinne, haben dann die ganzen Schiffe auf ihren Monitoren und man meldet sich ganz normal an in die Reviere rein. Ja. Und sollte es wirklich irgendwas, was denen, sag ich mal, nicht koscher gescheint, dass sie dann rufen die auch die Kontakte an und klären das mit denen ab, beziehungsweise sagen, hier, fahr mal ein bisschen weiter nach Steuerbord, weil du hast da jemanden, der da gerade, das sieht bei uns so aus, als ob du mit ihm kollidieren würdest. Ja. Also das ist halt schon, die Überwachung ist halt immer noch da, weil, ja, vier Augen sehen mehr als zwei, wie man so schön sagt. Ja. Wenn man sich jetzt hier die Brücke vorstellt, wie groß ist die? 3x10 Meter, 30 Quadratmeter, sowas ungefähr. Weiß ich nicht, egal. Jedenfalls hat sie Platz für eine ganze Menge Leute. Ja. Was sind denn so die typischen Aufgaben, was machen die Leute hier auf der Brücke? Also ich denke mal, einer steuert das Schiff, der andere macht die Navigationsplanung. Genau. Was passiert hier sonst noch? Genau, also typische Aufgabenbereiche auf der Brücke haben wir einmal den Rudergänger. Der ist derjenige, der am Ruder sitzt und das Schiff halt steuert, beziehungsweise die Fahrt verändert. Er macht es allerdings nicht von sich aus, sondern er hat einen wachhabenden Offizier noch mit auf der Brücke, der ihm das befiehlt. Okay, also Rudergänger ist der Hebelbediener und jemand anders entscheidet aber. Genau, genau. Okay. Genau. Dann haben wir noch den, wie schon gesagt, den Navigateur, der halt dafür sorgt, das, was er vorher geplant hat, dass das auch alles so läuft, ohne Probleme, beziehungsweise dass halt mehr oder weniger eigentlich noch die Überwachung der Sensoren, das heißt, wenn irgendwas ausfällt, dass man halt dann drauf reagieren kann. Mhm. Dann haben wir noch den Signaler mit oben auf Brücke. Der Signaler ist in dem Sinne dafür zuständig für die Kommunikation mit anderen Schiffen. Also nicht nur Signal im Sinne von Licht, sondern auch Funk. Also genau. Der genau. macht alles. Er stellt quasi direkt die Kommunikation zwischen den Einheiten, die Sprechkommunikation, sage ich mal, her. Ja. Und dann gibt es halt noch den Funker, der macht das halt alles fernschreibtechnisch. Ja. Der ist allerdings halt, wie schon gesagt, nicht auf der Brücke. Dann haben wir noch einen Offizier noch mit am Radar hier sitzen, der halt dafür sorgt, dass der wachhabende Offizier halt auch den Kopf in dem Sinne frei hat, dass er sich draußen auf die Lage draußen konzentrieren kann. Jetzt muss ich überlegen. Ach genau, wir haben noch zwei Ausgucks haben wir noch. Die Kollisionsverhütungsregeln, was halt die Straßenverkehrsordnung in dem Sinn ist, sagt halt aus, dass man halt wirklich gehörig Ausguck gehen soll, um Kollisionen zu vermeiden. Und da der WO, der wachhabende Offizier, noch mit anderen Sachen nebenbei noch beschäftigt ist, er hat zum Beispiel noch die Kommunikation mit dem Leitstand und so weiter und so fort, mit der OPZ noch. Und aufgrund dieser Tatsache haben wir Ausgucks draußen stehen, die halt sobald Kontakte optisch, Kontakte in Sicht kommen, die dann gemeldet werden, weil aufgrund dieser Tatsache entscheide ich dann halt, wie verhalte ich mich dem Kontakt gegenüber. Und so an Steuer... Organen und Möglichkeiten habe ich das Ruder und einen Gashebel. Gashebel heißt bestimmt irgendwie anders, aber viel mehr nicht, oder? Nö. Wir haben das eigentlich, da ist das Ruder und da halt die Maschine halt, genau. Bei den Maschinen haben wir halt die Möglichkeit, beide, also wir haben einmal eine Backbord- und eine Steuerbordmaschine oder Backbord- und Steuerbordwelle genau, und diese beiden Wellen haben halt die Möglichkeit, separat gesteuert zu werden. Also dass nicht beide nur, sage ich jetzt mal, Fahrtstufe von voraus 5, also bei uns wird mit Fahrtstufen gearbeitet, nicht mit Geschwindigkeiten an sich, dass halt nicht beide voraus 5, sondern dass die noch variieren kann, um dort halt, sage ich mal, wenn ich jetzt zum Beispiel drehen sollte und das Schiff dreht nicht so schnell, wie es eigentlich drehen sollte, dass ich dann mit der Maschine halt noch nachlegen kann. Ja. Das heißt, derjenige, der die Verantwortung hat, der das Schiff sozusagen fährt, ist nicht derjenige, der sozusagen die eigentliche Fahrarbeit macht. Also quasi vorgestellt, man sitzt auf dem Beifahrersitz und sagt dem Fahrer, was er tun soll. Genau. Was man allerdings halt in dem Sinne nie vergessen darf, dass egal wer da vorne steht als WO, egal was der WO macht, verantwortlich, wenn was passiert, ist in dem Sinne immer der Kommandant. Das heißt, wenn der schlafen geht, ist es seine Verantwortung, jemand anderem zu trauen, dass der das hinkriegt. Genau, genau. Ja. Was mich immer wundert, aber klar, keine Ahnung davon, aber ich stelle mir immer vor, dass es doch eigentlich einfacher sein müsste, wenn derjenige, der denkt, selber Gas gibt und lenkt. Ich meine, diese Indirektion, ne, 5 voraus und dann schreit es nochmal ein und bis dann einer am Hebel. Also gibt es ja nur auf Schiffen, ne? Überall, wahrscheinlich, weil dann doch alles relativ gemächlich, also verglichen mit dem Auto oder Flugzeug, vor sich geht. Ja, also vom Prinzip her wäre es einfacher. Allerdings, sage ich mal, wie schon gesagt, aufgrund der ganzen Kommunikation, die wir jetzt nebenbei noch, wir fahren ja selten, sage ich mal, einfach nur so zur See, haben immer noch Manöver nebenbei und dann ist halt noch die Kommunikation mit dem Leitstand beziehungsweise mit der OPZ und dann kommt noch Signal, wenn wir jetzt im Verband fahren, dann kommen noch vom Signal Sprüche von anderen Schiffen. Das heißt, also wenn das Schiff jetzt irgendwas möchte, wenn es sagt zum Beispiel, wir möchten jetzt ein Seeversorgungsmanöver fahren, sagt das Schiff das nicht einfach so, sondern macht das über eine gewisse Kombination von, sag ich mal, Buchstaben und Zahlen und da muss ich da wie und auch noch drauf konzentrieren und aufgrund dieser Tatsache wäre das halt alles in dem Sinne zu komprimiert und die Möglichkeit ist größer, dass dadurch halt Fehler entstehen und aufgrund dieser Tatsache ist das halt bei der Bundeswehr oder bei der Marine allgemein jetzt klar strukturiert, wer welche Aufgaben hat, um dort halt größtmöglich zu gewährleisten, dass halt sicher ist. Oder anders formuliert, mal bös formuliert, könnte man sagen, das eigentliche Fahren des Schiffs ist das kleinste Problem. Genau. Alles klar, dann bedanke ich mich ganz furchtbar herzlich fürs Mitmachen. Kein Problem. Eine Erklärung zum Aspekt, wieso der Fahr-WO letztendlich das Schiff hier nicht selber fährt. Anders als beim Auto und auch beim Flugzeug ist es hier eher vonnöten, Tendenzen zu erkennen. Das heißt, ich lege ein Fahrkommando und die unmittelbare Umsetzung erfolgt nicht sofort, weil die Maschinen eine gewisse Zeit brauchen, um zu reagieren. Das Ruder, die 6000 Tonnen Schiff, die müssen erstmal bewegt werden, beschleunigt werden und so weiter. Deswegen ist es sehr wichtig, rauszugucken, zu sehen, was macht das Schiff und was wird es in circa 10 bis 15 Sekunden machen, teilweise sogar noch länger. Und um dem Menschen, der es entscheiden muss, diese Zeit einfach zu geben und diese Lose zu geben und er sich dann letztlich nicht mit einer Hebelstellung und mit einer Ruderstellung bemühen muss, macht man das eben so, dass jemand sitzt, er sagt das kurz, was er haben will und dann guckt er wieder, was passiert, wie verhält sich das Schiff. Und das wird in der zivilen Seefahrt auch so gemacht. Dort wird auch mit dem Rudergänger gearbeitet, allerdings nur, wenn sich das Schiff in Landnähe befindet. Okay. Und im Normalfall sind dort nur 1 bis 2 Mann auf der Brücke. Ja. Die haben natürlich mehr Personal hier zur Verfügung, deswegen wird das auch mit mehr Personal gemacht. Ja. So ein Autopilot gibt es hier nicht, oder? Es gibt auch einen Autopiloten, der wird auch gelegentlich benutzt. Der ist aber sehr, sehr rudimentär. Das heißt, man kann gewisse Wegpunkte eingeben und die fährt er dann auch ab. Okay. Und ohne Abweichung. Ja. Das heißt, wenn ein anderes Schiff oder irgendwas im Weg steht, dann würde er rein theoretisch durch dieses andere Schiff hindurchfahren. Ja, ja, ja. Und wenn jetzt hier mehrere Schiffe quasi in einem Verband fahren, da gibt es dann wahrscheinlich einen, der vorausfährt und die anderen halten einfach Position. Genau, es gibt bestimmte Formationen, die es da gibt. Also man kann einem anderen Schiff eine genaue Position geben. Das ist dann natürlich sehr, sehr anstrengend zu halten. Das erfordert die ganze Konzentration. Man kann dem aber auch einen Bereich, einen Sektor geben, in dem er sich aufzuhalten hat. Und wenn so ein Verband zur See fährt, dann ist er immer strukturiert. Das heißt, es gibt immer einen, der sagt, wie sich der Verband zu verhalten hat. Das kann im normalen Transit, können alle Schiffe hintereinander fahren. Wenn wir taktisch fahren, das heißt, wenn wir eine Bedrohung haben, dann wird der Verband natürlich so angeordnet, dass wir optimiert wird. Zum Beispiel, wenn wir einen Versorger dabei haben, dann fährt der Versorger meistens in der Mitte, um den zu schützen. Klar. Wir haben ja gerade darüber geredet, dass es, sagen wir mal, das Navigationssystem gibt, mit dem ich letztendlich meine Position kenne. Was für Parameter sind denn sonst noch interessant? Also Geschwindigkeit wahrscheinlich? Drift durch den Wind oder so, kann ich mir vorstellen? Also es gibt verschiedene Driften. Ich muss ganz ehrlich sagen, der wichtigste Parameter in der ganzen Seefahrt ist die Zeit, eine genaue Uhrzeit. Okay. Seit es möglich ist, eine genaue Uhrzeit zu haben, war es auch möglich, Position zu bestimmen. Deswegen konnte man früher nur wirklich sehr, sehr grob seine Position bestimmen, weil man nicht genau wusste, auf die Minute oder auf die Sekunde genau wusste, wo man denn ist. Seit man dieses Problem gelöst hat und die Uhren, die das messen können, relativ kompakt bekommen hat, kann man auch seine Position bestimmen. GPS ist heute noch nur eine Laufzeitmessung, das heißt ein Uhrzeitvergleich zwischen zwei Punkten oder mehreren Punkten. Ja. Und die Geschwindigkeit und Position, die sich ja aus der Positionsveränderung ableitet, ist ja immer der primäre Faktor. Und natürlich alle Faktoren, die darauf einwirken. Das heißt, der Strom, der durch das Wasser erzeugt wird, die Winddrift, Roll- und Stampfbewegung haben noch eine gewisse Auswirkung im Sinne von gewissem Interesse. Ja. Aber das ist es dann eigentlich schon. Ja. Also ich frage das deshalb, weil ich hier gerade auf der Brücke so rumgucke und ich sehe nicht besonders viele Instrumente, wenn ich das vergleiche mit dem Flugzeugcockpit. Ja, da gibt es 100.000 Sachen. Also hier gibt es halt wahrscheinlich die Geschwindigkeit eben, die Windrichtung, Windstärke und dann die Navigationsgeschichte und das war's. Ja, das ist im Großen und Ganzen. Wobei das wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass es für das Management der Maschine natürlich einen separaten Kontrollraum gibt, wo im Flugzeug sehe ich das alles im Cockpit. Also. Genau. Rein von der Bewegung her ist Seefahrt relativ einfach. Wir haben nur zwei Dimensionen, in denen wir uns bewegen können. Das heißt, wir sind unabhängig von der Höhenkontrolle. Ja. Es gibt einen Sensor, der ist vergleichbar im Flugzeug, das ist Echolot. Mhm. Das heißt, die Tiefenmessung. Der wird aber nur im Bereich von Küsten oder Untiefen benötigt. Ja. Nachdem wir uns vorhin schon mit dem Essen beschäftigt haben, in der Kantine zum Mittagessen, beschäftigen wir uns jetzt mit einem zweiten wichtigen Aspekt, den der Seemann sozusagen dringend braucht, wenn er lange Zeit unterwegs ist auf See, und das ist die medizinische Versorgung. Zum Abschluss dieser Episode unterhalten wir uns jetzt noch mit dem Bordarzt. Okay, jetzt sind wir hier in der Schiffslazarett, heißt es offiziell, sieht aus wie ein ganz einfacher OP, und unterhalten uns mit Oberstabsarzt Schulze. Und Sie sind hier ganz offensichtlich der Arzt. Welche Symptome, welche Krankheiten, welche Probleme können Sie an Bord sinnvoll behandeln? Also ich kann hier eigentlich alles behandeln, was ein Hausarzt in einer Praxis draußen auch behandelt. Das sind Erkrankungen der oberen Atemwege, Durchfälle, Baucherkrankungen. Ich kann Verrenkungen, Zerrungen von Gelenken oder Knochen behandeln. Und ich kann natürlich die Erstversorgung, die notfallmedizinische Betreuung von Verletzten, sowohl im Hafen als auch auf See, durchführen und sie dann einer weiteren Einrichtung zur weiteren medizinischen Versorgung zuleiten. Die Aufgabe in der Notfallmedizin hier ist letztendlich Stabilisierung und eine Weiterleitung. Das heißt also, OPs oder sowas geht hier nicht? Also außer vielleicht im Notfall. Ich meine, im Notfall besser hier als gar nicht, oder? OP kann man hier auch durchführen und wird auch durchgeführt. Wenn Sie an den Einsätze anderer Fregatten da denken, da sind hier auch schon Schusswunden und Bauchoperationen durchgeführt worden. Und auch schon auf den ganz alten Schiffen hat man auf der Transatlantikpassage auch schon, als ganz alt meine ich jetzt auch 30 Jahre, hat man auch schon Blinddarmoperationen durchgeführt. Also das kann man hier auch schon durchführen und auch erfolgreich. Okay, ja. Guter Zusatz. Wenn Sie jetzt feststellen, dass Sie irgendwas nicht behandeln können, dann muss der Patient ja irgendwie, ich sag mal, ausgeflogen, bildlich gesprochen werden. Was haben Sie da für Möglichkeiten? Ich meine, wenn Sie irgendwie auf See sind, kann man da ein anderes Schiff herbeordern oder stehen da auf anderen Schiffen im Verband sozusagen mehr medizinische Möglichkeiten zur Verfügung? Also das ist eine sehr komplexe Frage, weil das ist wirklich situationsabhängig. Zum einen muss man dann mal unterscheiden, sind wir auf See, sind wir im Hafen, sind wir im Ausland oder sind wir im Heimathafen. Die einfachste Version, sind wir im Heimathafen, da funktioniert das genauso wie Land und im Zivilen auch möglich ist, ab ins Krankenhaus oder zu einem ambulanten niedergelassenen Fachkollegen. Bin ich nun außerhalb eines der heimischen Gewässer bzw. auf See, hängt es wirklich davon ab, in was für einer medizinischen Situation ich mich gerade befinde. Grundsätzlich muss man dazu sagen, die Bundesrepublik Deutschland befindet sich zurzeit nicht in einem Kriegszustand, sprich wir sind im Frieden, da gilt Menschenleben immer noch vor Material. Das ist im Friedenszustand sehr schön und ich kann alle Möglichkeiten benutzen, die ich habe. Das fängt zum Beispiel an, Abbrechen eines Manövers, dass wir einen Hafen anlaufen, der vielleicht in der Nähe erreichbar ist und so auch mit der Zeit bis da mit dem Zustand des Patienten vereinbar. Ich kann natürlich, weil wir die Möglichkeit haben, auch Hubschrauber landen zu lassen, auch eine Luftbergung durchführen. Könnte wäre auch theoretisch möglich mit Hochwinden, also dass der Hubschrauber nicht runter muss, dass ich das Ding gleich so hoch gebe. Ich kann mit einem Motorboot jemanden abbergen. Würde dann auch eher Sinn machen, wenn ich jetzt nicht Einzelfahrer bin, sondern in einem Verband bin, wo eine höherwertigere medizinische Versorgung gewährleistet ist. Wir kennen eine viergliedrige medizinische Versorgung im westlichen Verteidigungsbündnis, Stufen 1 bis 4, Roll 1 bis 4, die stellen letztendlich den medizinischen Aufgabenbereich dar. Eine Roll 1 Versorgung, das ist die Basic-Versorgung, das ist, was ich hier an Bord anbieten kann als alleiniger Schiffsarzt. Eine Roll-2-Versorgung ist letztendlich eine Versorgung auf einem Lazarettschiff beziehungsweise den Fähigkeiten eines Lazarettschiffes ähnlichen Einheit. In der deutschen Marine wären das zum Beispiel unsere beiden Einsatzgruppenversorger mit dem angeschlossenen Marine-Einsatzrettungszentrum. Roll-3 ist eine ausländische Krankenhausversorgung und Roll-4 ist die Krankenhausversorgung in der Heimat, sprich in Deutschland. Abhängig von dem Zustand, den mir der Patient bietet, kann ich mich all dieser höherwertigeren medizinischen Versorgungseinrichtungen oder Möglichkeiten bedienen. Ich kann auch sagen, okay, wir laufen jetzt in den Hafen ein, geht es ins ausländische Krankenhaus oder wird durch einen deutschen Flieger, wie ADAC-Flieger, wir haben ein eigenes System in der Bundeswehr, wird er nach Deutschland abgeborgen. Oder wenn ich zum Beispiel, wenn wir einen EHV, unseren Einsatzausbildungsverband, jedes Jahr fahren, da ist dann meistens auch ein EGV dabei, da kann ich okay sagen, dann schicke ich den da rüber, dann wird er dort versorgt, da ist ein Team dabei. Wenn wir als Einzelfahrer unterwegs sind, sei es im Einsatz, momentan Atalanta, oder wir sind auf dem Transatlantik als Einzelfahrer unterwegs, wird noch eine Bordfacharztgruppe eingeschifft. Das heißt, es kommt noch ein zusätzlicher Chirurg, ein Anästhesist und eine Zahnärztin mit entsprechendem Personal zu, sodass wir dann hier auch die medizinischen Möglichkeiten hier an Bord deutlich erhöhen können. Dann sind wir wirklich schon deutlich höher und können ja wirklich auch Operationen durchführen. Sie haben vorhin kurz erwähnt, den Versorger, der höherwertige medizinische Dienste zur Verfügung stellen kann. Was kann man da machen? Ist da sozusagen regulär eine OP möglich dann auch? Das ist ein kleines Kreiskrankenhaus oder die Fähigkeiten eines kleinen Kreiskrankenhauses auf einer seegehenden Einheit. Wir haben ein Containersystem, ähnlich so wie das Heer in Afghanistan, wo wir einen eigenen Zahnarzt haben, ein eigenes Labor, mikrobiologisches Labor. Wir haben Röntgen, wir haben OP-Möglichkeiten, wir haben richtige Intensivkapazitäten und wir haben halt auch einen höheren Einsatz an ärztlichem Personal. Das sind mehrere Ärzte, mehrere Krankenschwestern, bzw. Pfleger dabei, die dann wirklich Menschen versorgen. Die Marine hat ihre Feuerprobe dahingehend mit diesem System bei dem Tsunami vor Jahren bewiesen, dass das funktioniert, wo wir einen da unten hatten und der dann dort die Versorgung gewährleistet hat. Okay. So ein Schiff ist ja nun ein relativ isolierter Ort. Haben Sie trotzdem je nach Einsatzgebiet mit Tropenkrankheiten zu tun? Natürlich, potenziell ja. Wir tun natürlich alles in der Prophylaxe, dass nichts passiert. Da haben wir unsere geliebten Impfungen. Wir haben die Möglichkeiten der Inspizierung von Nahrungsmitteln oder anderen Sachen, die an Bord kommen. Es werden Aufklärungen durchgeführt. Es wird geguckt, dass die Füße sauber sind, die Schuhe sauber sind, mit Wannen, dass man nichts einschleppt. Also da wird schon prophylaktisch gearbeitet. So ist das Risiko, dass eine Tropenerkrankung auftritt, sehr gering. Trotzdem ist sie da. Und zu meiner Ausbildung gehört auch eine tropenmedizinische Ausbildung am Bernhard-Noch-Institut. Habe auch entsprechende Medikamente dabei und kann in einem gewissen Rahmen da natürlich auch hier aktiv werden. Wenn es ein bisschen stärker wird, dann muss ich natürlich auch an ein entsprechendes Zentrum weitergeben. Und wenn einer hier eine Grippe einschleppt, ist üblicherweise 2/3 des Schiffs angesteckt oder kriegt man das ganz gut in den Griff so? Man kriegt es ganz gut im Griff, aber natürlich, wie schon gesagt, wie gerade gesagt, wir sind ja eine sehr isolierte Geschichte. Wenn hier jemand was reinbringt, dann geht das auch nicht so schnell raus. Okay, dann vielen Dank. Vielen Dank, kein Problem. Ich habe mir übrigens sagen lassen, dass bei der Bundeswehr die Begriffe retten und bergen teilweise anders eingesetzt werden als im zivilen Rettungsdienst. Das heißt, wenn der Schiffsarzt von Bergen spricht, dann ist in der zivilen Welt retten gemeint. Für die, die sich damit auskennen. Gut, damit sind wir am Ende dieser Episode. Wir möchten uns ganz herzlich bei der Besatzung der Hamburg bedanken, insbesondere natürlich bei Wolfgang Eckmüller. Es war ein sehr interessanter Tag und wir haben uns auch wirklich nett aufgenommen gefühlt. Wir wurden morgens bei den Offizieren und bei der Morgenmusterung der Besatzung vorgestellt, sodass die wussten, wer da den ganzen Tag auf dem Schiff rumrennt. Hat uns sehr gut gefallen, jederzeit wieder. Wir bedanken uns auch bei Katrin Schröter, Informationsfeldwebel bei der Marine. Die hat das Ganze geholfen einzufädeln. Vielen Dank dafür. Die Musik in dieser Episode wieder vom Podsafe Music Network. Alles, was wir bisher gehört haben und was jetzt noch kommt von Aaron English. Der hat seine gesamten Alben, alles, was er bisher gemacht und veröffentlicht hat, zum Podsafe Music Network gestellt. Wunderbar, freut uns. Ja, zu guter Letzt auch danke fürs Zuhören. Das war mal wieder eine etwas längere Episode, mal wieder ein sozusagen Erlebnisbericht und kein reines Interview. Wir versuchen das immer so ein bisschen zu streuen, mal Interview, mal Gespräch, mal telefonisch, mal live und mal eher solche Besuche von interessanten Dingen und dann die daraus resultierenden Episoden. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, tschüss. So we cry 'cause we're made of water, and its salt is our debt to the sweat of our fathers. And our mothers bled us into this light screaming, where blood tastes of metal and tears make us rust. How could you love me? I ain't done nothing. My wounds are my prayers. I'm suckling fear. Oh, woman, what can I do? Your heart has gone dry, and I can't get through. This world, and I'll row you home. You're a feather on the breath of your fear. You want trust, but you'll settle for safety. I just want you near. Let it fly from the pride of secrets into the light of startled dove. Let it rain on the desert of